give me chance. I want to USC Featherweight title shot. Blake Dana Robledo USC. And submission of the night, please. Very, very strong. 強い相手がいいです。もっと強い相手でやらせてください。もっと強い相手ならもっと強い自分になれる。 Hello, Chris. Hello, Ricky.Ich overacte heute, wie Shia LaBeouf ein bisschen. So Chris, so gratis. Schön, wa? Ja, schön. Chris, du kannst dich mit Sicherheit noch daran erinnern, dass ich das ein oder andere Problemchen mit meinem ehemaligen Vermieter hatte. Oh ja, da klingelt's. Mhm. Und mit dem Nachbarn, der unter mir wohnte. Ja. Apropos, da klingelt's. Mhm. Heute klingelte es. An der Pforte? Nein, am Telefon. Und es wurde abgenommen. Da war mein ehemaliger Vermieter dran. Schön, ja. Der sich erkundigt hat, ob wir auch so Probleme mit dem Nachbarn unter uns gehabt haben. Dann, also ich muss sagen, meine Frau hat den Anruf entgegengenommen. Wieso, wer hat denn jetzt Probleme? Der neue... Jetzt, pass auf, erzähl ich dir jetzt alles. Ganz jetzt ruhig. In eurer alten Wohnung ist. Ganz ruhig. Mhm. Seit anderthalb Wochen wohnt eine neue Familie in meiner ehemaligen Wohnung mit einem anderthalbjährigen Kind und die Frau ist schon wieder trächtig. So. Und der Nachbar war praktisch schon zweimal oben in den anderthalb Wochen und hat sich beschwert, es sei zu laut. Ja, okay. Woraufhin die neuen Mieter natürlich den Vermieter angerufen haben und gesagt haben, eigentlich sind wir gar nicht so laut, aber der da unten beschwert sich ständig. Gab es denn bei euch auch so welche Events? Ja, natürlich, habe ich dir doch erzählt, dass er immer nur geklingelt hat, wenn ich das Haus verlassen hatte. Ach stimmt, ja, genau. Weil er von mir ein bisschen Schiss hatte. Ja, war auch ein kleiner Italiener, oder? Nee, es war ein kleinerer Türke, der mit 35 Jahren noch zu Hause wohnte. Sprich, also zu Hause wohnen wir ja alle, aber bei Mutti und Vati. Ja. Sein Kinderzimmer da, bei Mutti und Vati, und hat sich dann immer aufgespielt wie der Zampano und hat so Zettel rangemacht, in der Waschküche. Wäsche ist nicht länger als 2 Tage auf der Leine aufzuhängen, denn auch andere wollen ihre Wäsche da aufhängen. Hattet ihr dann nur eure an der Leine? Da habe ich natürlich immer so Sachen gemacht, wie mit einem Bleistift drunter geschrieben, verstehe ich nicht. Ja, natürlich, ja. Ich auch nicht, ja. Ja, und es gab halt schon häufiger Reibereien, aber er ist mir meistens aus dem Weg gegangen und ist immer nur dann hochgekommen zu uns, wenn ich halt das Haus verlassen hatte. Einmal ist es ihm aber irgendwie entgangen, dass ich doch zu Hause war. Scheiße. Ja, war ein bisschen doof, weil meine Frau hat dann die Tür aufgemacht. Ich habe den Hampelmann gehört, bin vor. Und man muss jetzt sagen, man hat schon einen kleinen optischen Vorteil, wenn man so groß ist wie ich. Mit 1,90 und 110 Kilo, das wirkt halt. Und dann habe ich mich so in die Tür gestellt und habe einfach gesagt, was ist denn los? Ach nix, hat er dann gesagt. War nur ein bisschen laut gerade, aber wahrscheinlich wegen der Kleinen, oder? Und dann habe ich gesagt, wahrscheinlich schon. Und dann war er wieder weg. Ja, und bei meiner Frau hat er halt immer gesagt, also so nicht, so geht's nicht, das ist mir zu laut. Ja. Das ist ein dummes Schwein. Aber mich freut es natürlich für den Vermieter jetzt. Den kleinen Twist mit unseren neuen Nachbarn nebenan, habe ich schon erzählt, mit der Mathe, oder? Nee, mir nicht. Unsere ehemaligen Nachbarn, die ausgezogen sind, haben ihre alte Fußmatte vor der Wohnung nicht weggenommen. Die haben sie dagelassen. Ja. Und die neue Familie, die jetzt drin wohnt, meinte immer, die alte Matte von dem Vorbesitzer dieser Wohnung immer zu uns zu schieben, an unsere Zone, der vor die Tür. Ja. Woraufhin meine Freundin immer höflich sie einfach davor legte und sie mir dann davon erzählte, dass immer die Matte dorthin geschoben wird. So auch halb aufgerollt, so weißt du, so nach dem Motto, kicken wir mal weg die Scheiße, ne? Mhm. Das habe ich dann gehört, habe das erst gar nicht mitbekommen. Und dann habe ich mir immer gedacht, wenn wir nach Hause gekommen sind und die Matte lag wieder vor uns vor der Tür, habe ich die weggekickt vor deren Tür und habe das untermalt mit einem sehr malerischen: Diese Scheiße hier wieder! Und das habe ich einmal gemacht, aber auch in. Es war nicht meine Drinnenstimme. Seitdem ist es nicht mehr der Fall gewesen. Ich glaube, man muss es einfach nur mal ansprechen. Wenn auch nur vielleicht durch eine Tür oder so. Ich finde, was heutzutage relativ viel Eindruck macht, sind abgehackte Gliedmaßen von Tieren. Mhm. Von Tieren, aber frisch abgehackt. Muss noch das Fell dran sein. Ja, auf jeden Fall. Haben wir ja beim Paten schon gelernt, mit dem Pferdekopf. Richtig. Da weiß jeder sofort, was die Stunde geschlagen hat. Und solltest du dann auch ein abgehacktes Tierteil vor deiner Haustür liegen haben, dann sind sehr offensichtlich neben dir Perverse eingezogen. Ja. Aber gut, lässt sich in den meisten Fällen dann auch... Kann man sich nicht aussuchen. Nee, nicht verhindern. So sieht es nämlich mal aus. Apropos nicht aussuchen, das kann man sich auch nicht seine Sponsoren... Chefkoch ist nämlich echt ein Drahtütenladen. Ich weiß nicht, ob das ein klassischer Deal ist, dass man in der dritten Sendung oder zweiten Sendung, die man mit den Jungs da zusammengestalten möchte, schon über die herzieht. Aber gut, das sind wir einfach Querdenker und müssen an der Stelle bekannt geben, dass das Rezepte online stellen auf Chefkoch ist im Endeffekt eine Art... Ein Spießenlauf. Und eine Doktorarbeit. Also bis die mal wirklich durchgegangen ist, durch alle Instanzen und... Also ich möchte sagen, mein Stromwechsel bei ePrimo, der war 1000-mal einfacher und ging schneller. Ja, und das glaube ich dir sogar. Ja. Also wir haben ja so ein neues Projekt ins Leben gerufen, MMA Fit, da komme ich nachher übrigens nochmal dazu. Oh Gott, ja. Und da gab es so eine lustige Kochsendung, wo der Chris mir beigebracht hat, wie man eine gesunde Ente macht. Ja, im Endeffekt, die Ente, wenn sie krank ist, kannst du die damit nochmal aufpöppeln. Nee. Ja. Also ihr habt es ja wahrscheinlich gehört, wenn nicht, hört's nach. Und da haben wir natürlich vollmundig versprochen, ja, ja, das Rezept, das ist dann am nächsten Tag online. Ja, wenn am übernächsten. Ja, ja, höchstens am übernächsten. Mhm. So, und das ist bei Chefkoch so, wenn man da ein Rezept online stellen möchte, selbst als so wirklich... eloquenter Partner, wie wir es sind, räumen die sich eine Bearbeitungszeit ein von, na, also man muss es ja erstmal lesen, das Rezept, von daher kann ich schon nachvollziehen, man muss es lesen, das Rezept, man muss es dann nachkochen und damit man da wirklich auf Nummer sicher gehen kann, vermute ich, dass die sich ganz kleine Enten kaufen und die erstmal züchten, sprich, auf was ich hinaus will, 3 bis 6 Monate dauert das, nur bis das Rezept dann auch schon auf chefkoch.de nachzulesen ist, sprich, wer so lange nicht warten will, was ich jetzt nicht nachvollziehen kann, also in der hektischen Zeit sind 3 bis 6 Monate ruhig mal auch akzeptabel, der kann sich das Ganze auf unserem Blog mmaradio.wordpress.com reinziehen. Am einfachsten geht das, wenn ihr hinter dem .com nochmal so ein / mmar032 hinmacht. Also mmaradio.wordpress.com/mmar032. Dann kommt ihr ganz schnell dahin und da ist auch das Rezept und ein paar Bilder. Die Bilder könnt ihr dann im YouTube-Video begutachten und sollte es dann irgendwann mal der Fall sein, dass auf Chefkoch das Rezept online ist, dann werden wir hier auch nochmal uns, also wird der Podcast praktisch nochmal neu gestartet, weil ich denke mal, bis dahin gibt es uns da nicht mehr. Und dann werden wir die Rezepte nochmal einzeln durchgehen. Ja. Ja, das ist aber leider, wir haben uns das auch anders vorgestellt, aber immerhin kann ich auch noch vermelden, ich habe heute noch mit jemandem geschrieben, der für das Werden unserer Seite zuständig ist. Ja. Es läuft. Also man kann fast schon sagen, dass es dann irgendwann nur noch an uns liegt. Wir müssen praktisch die alten Folgen einpflegen und natürlich auch das Ganze so ein bisschen für euch attraktiv darstellen. Ihr kennt das mit Sicherheit der ein oder andere noch von Non-PG. Da waren wir schon immer der Vorreiter, ja, in Sachen Player. Gut, heute hat das ja jeder, aber es musst du auch haben. Wenn du ein bisschen Schlagkraft haben willst, brauchst du heutzutage einen schönen Player und das hatten wir natürlich alle schon vor 2-3 Jahren. Also im Endeffekt, ja. Könnt ihr euch bei uns natürlich schon auf einige technische Erneuerungen freuen. Wie zum Beispiel, Chris, eine Zeitreisemaschine. Die wird es bei uns auf der Seite geben, ja. Hm? Ja. Schön. Wenn ich hier schon bei diesen Hausmeistern bin, dann möchte ich darauf hinweisen, dass auf iTunes immer nur die letzten 10 Folgen online stehen. Das mache ich in regelmäßigen Abständen, weil wir ja auch wirklich unfassbar viele neue Hörer immer dazu gewinnen. Ja. Also das ist ja wirklich... In Zahlen kann man das schwierig nur... Ja, naja, man müsste es halt runterkürzen, aber das müsste man schon so einkürzen, dass es überhaupt gar keinen Sinn mehr macht, darüber zu sprechen. Also deswegen, wenn ihr jetzt diese alten Folgen nochmal hören wollt, dann geht ebenfalls auf mmaradio.wordpress.com und da gibt es ein Podcast-Archiv, das nennt sich auch so. Und da könnt ihr dann, das muss man dazu sagen, Chris, nicht, dass die Schwachmaten bei Rankings suchen oder so. da könnt ihr dann alles einzeln nochmal downloaden und glücklich damit werden. Und wir begrüßen natürlich auch heute wieder 1000 weitere neue Hörer, die uns gefunden haben. Ja, das an dieser Stelle muss verkündet werden. Und, und noch eins, ich möchte mich natürlich, ich weiß gar nicht, ob ich das schon getan habe, recht herzlich bei allen bedanken, die auf Facebook geliked haben. Wir haben mittlerweile schon 55 Likes erreicht. Das freut mich. Und vielen Dank dafür nochmal. Und jetzt komme ich wieder zum MMA Radio Fit. Hi. Und zwar, Chris, das hat ja auch einen Grund, warum wir das machen. Wir wollen ja nicht nur unsere Hörer fit machen, sondern auch uns selber. Ja. So, Chris. Und jetzt gibt's, also ich will jetzt ja keine großartige Umfrage starten. Ich will einfach nur so eine Meinung hören. Und zwar gibt es jetzt für mich drei Möglichkeiten. Also ich möchte ins Light Heavyweight. Das sei erstmal vorausgeschickt. Ich bin aktuell noch im Heavyweight. Da möchte ich aber nicht genauer drauf eingehen. Und habe ich, glaube ich, vorhin schon gesagt, war 110 Kilo. Und ich will jetzt runter. Ich will runter ins Light Heavyweight und will natürlich so gesund wie möglich abnehmen. Sprich, das allererste, was man da macht, ist natürlich die Ernährung umstellen. Richtig. Und das machen wir ja gerade beim... Indem du jetzt bis zur nächsten MMA Radio Fit Ausgabe jeden Tag nur noch Spitzkohlgemüse mit Entenbrust. Nein, aber da haben wir ja mal angefangen, eine vollwertige Mahlzeit zu kochen, ohne jetzt da noch so eine extrem kalorienreiche Beilage mit dazu zu hauen. Also Pommes oder weißt du... Kroketten oder so. Oder Lösenpflaumen oder sowas. So, und dann gibt es, es reicht natürlich nicht aus, es gibt also drei Möglichkeiten und da würde mich wirklich mal die Meinung unserer Hörer interessieren. Schreibt es auf YouTube, Facebook, Twitter, überall hin, ist mir völlig Pumpe, aber mich würde mal interessieren, wenn ihr mir einen Rat geben müsstet, wie ich jetzt am allerschnellsten diese 17 Kilo verliere, die ich verlieren möchte. Würdet ihr das, also ist die erste Möglichkeit ist Diät, sonst nichts. Sprich, ich verzichte auf alles, was schmeckt. Was irgendwie nur möglich ist und ernähre mich wirklich wieder, da kommen wir wieder zu der Facebook-Geschichte, von Tütensuppen und von mir aus noch ein paar Obst- und Gemüsebeilagen oder so. Das war's. Die zweite Möglichkeit ist es, die Ernährung ein bisschen aufzupimpen und gleichzeitig Sport zu machen. Ist natürlich für viele im ersten Moment die logischste Variante. Aber es gibt auch noch eine dritte und die nennt sich Weight Watchers. Darüber habe ich mir wirklich Gedanken gemacht, ob ich diese App mir holen soll im App Store. Dann kannst du ja so ein Abo machen und kannst praktisch da bei den Weight Watchers mitmachen. Und ich habe bislang nur Gutes darüber gehört. Also wirklich, ich kenne ja jetzt ein paar Leute. Das ist doch nicht das 10-Point-Mass-System. Nein, das ist nicht das 10-Point-Mass-System. Ja, Entschuldigung. Dir würde es auch nicht schaden, mein Lieber. Ich weiß. Siehst du? Und vielleicht könnte man es ja auch so machen, dass du die eine Methode und nicht die andere Methode wählst. Ja. Wählen. Ja. Da gibt es dann auch so tolle Angebotsgeschichten mit 23 Euro für 5 Monate. Danach ist es relativ teuer. Ich glaube, es sind 15 Euro oder so. Im Monat. Im Monat. Das ist natürlich schon happig. Olli Kahn macht auch Werbung jetzt dafür. Ja, ja. Ich weiß. Aber das würde mich wirklich mal interessieren. Wenn einer einen Tipp hat, und ich möchte jetzt nicht noch 500 andere Diät-Tipps, ich möchte nur grundsätzlich wissen, würdet ihr eine radikale Diät uns vorschlagen, sage ich jetzt mal, Chris? Sport und Ernährung umstellen? Ja. Oder Weight Watchers? wir machen eins von den dreien auf. Also ich mache auf jeden Fall eins von den dreien. Vielleicht macht der Chris noch das zweite dann. Meine Schwiegermutter ist in der Bande. Und dann könnte man halt einfach mal gucken, was bringt den Mann von heute wirklich zum Wunschgewicht. Hm? Das hier als kleiner Aufruf. Das geht. Sehr schön. Ja, und es wird natürlich bei MMA Radio Fit noch weitere Folgen geben. Ganz klar, Chris hat schon einige Rezepte am Start. Wir suchen jetzt wieder nach einem geeigneten Termin, dass man auch wirklich, man soll ja, glaube ich, Chris, da gibst du mir recht, nicht unbedingt gerade so zwischen Tür und Angel kochen, sondern schon ein bisschen bewusst. Mhm. Und deswegen suchen wir da nach einem Termin. Es wird hier auch noch jemanden geben, der uns ein bisschen was erzählt zum Thema Sport im Allgemeinen. Aber das steht alles noch in den Sternen, wann das sein wird. Oberste Priorität hat definitiv der Relaunch von MMA Radio. Also es ist eigentlich kein Relaunch, sondern einfach ein Einbetten in eine gesunde Atmosphäre, möchte ich fast schon so sagen. Ja. Schön. Gut, Chris, hast du noch irgendwas auf dem Herzen, bevor ich hier mit meinen... Gar nichts mehr. Also ich brenne ja so dermaßen auf das Seferdin versus Lim Main Event, das kannst du gar nicht kommen. Aber ich befürchte, Ricky, du hast ja noch die ein oder andere News, nicht nur zu diesem Event, sondern auch rundrum ums UFC, oder? So ist es. Also ich meine, es gibt ja sowieso schon viel Redebedarf, meiner Meinung nach, denn das Event konnte man nicht mehr nachgucken. Aber ich denke mal, da kommst du gleich noch drauf zu sprechen, oder? Da komme ich dann zum... Um Gottes Willen. Event an sich. Worst Case ist. Was ist denn jetzt los? Naja, das ist der Worst Case. Wir können sie mal nachgucken umsonst. Naja, du konntest es auch nicht live gucken umsonst. Aber dazu kommen wir nachher. Man konnte es nicht live gucken umsonst? Nein, hat auch 6 Euro gekostet. Dazu komme ich gleich noch. So, ich muss noch ganz kurz sagen, ich war bei einem Griechen an Weihnachten in einem griechischen Restaurant und der Clou an diesem griechischen Restaurant. Ich sage jetzt nicht den Namen, weil ich die Befürchtung habe, dass sollten hier Angestellte des Veterinäramtes zuhören, dass das Probleme bedeuten könnte für den Herrn. Wann warst du beim Griechen? Sag ich nicht. An Weihnachten. Der Clou ist, dass da die ganze Zeit ein Hahn im Restaurant rumhüppelt und rumkräht. Also der setzt sich dann auch gerne mal auf so eine Stuhllehne und krächzt dich da an und jagt auch das ein oder andere Mal die zugegeben sehr scharfen Bedienungen. Und von diesem Griechen habe ich 2 Flaschen Rotwein geschenkt bekommen. Mhm. 2? Ja, weil es ist ein Buddy. Und jetzt habe ich den mal geöffnet, eine Flasche habe ich mal geöffnet und stelle fest, das ist ein perfekter Rotwein für Gyros. Hä? Ja, also so dieser Gyros-Geschmack mit dem Tzatziki und danach diesen Rotwein, das würde hervorragend passen. Leider habe ich aber keinen Gyros. Sprich, der Rotwein ist scheiße. Aber da müssen wir jetzt durch. Oh nee, ich glaube, den kann ich nicht trinken. Ich switch. Wieso, was ist denn daran? Ich habe schon, als du vorhin noch auf dem Klo warst, habe ich schon versucht, irgendeinen Geschmack bei diesem Rotwein zuzuordnen. Und das ist... Also was ganz Schlimmes ist, ich nehme den in den Mund und schluck ihn und dann fällt es einem schwer, den zu schlucken. Der ist so richtig herb, der kratzt so richtig hinten. Ist der pelzig? Ist der was hinterlässt der was auf der Zunge? Er ist ganz leicht pelzig, aber es hält sich noch im Rahmen. Mhm. Es hält sich noch im Rahmen und der hat so einen ekelhaft süßen Nachgeschmack. Ich war mal, das ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her, auf einem 60. Geburtstag. Von Vince McMahon? Ja. Ja. Und da waren wir eingeladen, meine Eltern und ich und meine viel bessere Hälfte. Und da gab es auch schweineteuren Wein, wurde immer halt immer nachgeschenkt, ne? Und ich habe gesehen, wie sie die und die Weine angepriesen haben, aber dann in die Karaffen andere reingefüllt haben. Und dann kennst du doch bestimmt diesen Konflikt. Gehst du jetzt hin? Das war der beste Freund von meinem Vater, der da Geburtstag hatte. Sagst du, Alter, hier, die machen hier Schmu. Oder lässt es? Ich hab's gelassen. Ja, ich hätte es wahrscheinlich auch gelassen. Was oder? Ich jetzt mache, ich versuche den alten Trick, den Rotwein jetzt einfach noch eine Weile stehen zu lassen. Das ist ja, das wirkt ja manchmal wirklich Wunder. Also den lassen wir jetzt stehen. Lass ihn mal offen stehen. Nee, natürlich lasse ich ihn offen stehen. Nein, nicht in der Pulle, sondern füll den mal um. Ja, dass er einmal in Bewegung gekommen ist. Ehrlich? Dann ja, weiß ich nicht. Wenn jemand gesagt hat, dass man Rotwein kandieren muss. Wenn man den einmal umfüllt, dann spült sich ja schon mal Sauerstoff unter das die ganze Fäser Fotze. Doch. Das Fäser doch. Okay. Habe ich schon gemacht, wo ich nach Hause gekommen bin. Ich hatte einen Sommelierkurs, mein Gutster. Das ist hervorragend. Sollten viel mehr Leute haben, dann würden sie nicht so eine Pisse trinken. Jetzt aber mal zum eigentlichen Anliegen, Es ist spät. Es ist halb zehn, erster Arbeitstag, heute Morgen schon um 4 Uhr aufgestanden. Kann man mir, denke ich mal, verzeihen. Ja. Jetzt aber mal zum Anliegen. Das erste Thema, das weiß ich schon. Dieses Podcasts. Mhm. Dominic Cruz. Ach, dachte ich gerade, geht um Manuel Neuer. Hat sich verletzt. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Doch, aber ich finde es schön, die Reaktion von dir gefällt mir sehr gut. War natürlich heute Morgen schon großes Thema auf der Facebook-Seite. Wann hat er sich heute verletzt? Nee, ich heute wahrscheinlich nicht. Followen, dass ich dann Push kriege oder irgendwie was. Also es ist wirklich auf Twitter und auf Facebook bei MMA Radio schon heiß diskutiert worden. Aber gut, Chris, kannst du natürlich nicht wissen als Mitteilhaber dieses Podcasts. Dann sag ich dir einfach jetzt, Dominic Cruz hat einen Leistenbruch erlitten. Wie The Rock, ja, okay. Ja, von mir aus. Und kann deshalb nicht gegen Hannon Brown zum Unification-Kampf, möchte ich fast schon sagen, antreten. Bantamweight-Titel, der eigentliche Champion Dominic Cruz gegen den Interims-Champion Hannon Brown. Das Ganze sollte stattfinden bei UFC 169 am 1.2. in Newark, New Jersey. Genau, mit dem Aldo versus Lamas Main Event, ne? Richtig. Und wie gesagt, Leistenbruch für Dominic Cruz, das war es dann erstmal. Es ist auch so, dass Dominic Cruz jetzt nicht mehr Bantamweight Champion ist. Der Titel wurde ihm aberkannt. Recht. Neuer Champion, wenig überraschend, Hannon Brown. Mhm. Und der darf dann bei UFC 169 gegen Uriah Faber seinen Titel verteidigen. Das ist ja für mich persönlich viel hotter als das gegen Dominic Cruz, weil ich ihn ja noch nie gesehen habe, weil er ja schon 2 Jahre, glaube ich, jetzt verletzt war, ne? Ja, 2,5. Sogar. 2,5 Jahre verletzt, aber 6 Jahre undefeated, ne? Natürlich davon von den 6 Jahren 2 Jahre verletzt, aber hätte ich mich auch sehr gefreut auf das Aufeinandertreffen, aber jetzt mit Uriah Faber, sehr geil. Zu Recht hat er sich verdient, der Junge. Ja, also ich habe mich, das ist zwiespältig für mich, ja. Also einerseits sage ich, ja, super, Faber kriegt einen Titelkampf, andererseits sehr kurzfristig. Und du hast eben gerade auch schon das große Problem erwähnt, es ist ein Titelkampf. Ja, dazu wäre ich sowieso noch gekommen. Also Faber ist ja 15-5, ist ja sein Rekord. 15 Siege, 5 Niederlagen, alle 5 Niederlagen in Titelkämpfen. Und er trifft auf Hannon Brown, der seit 32 Kämpfen unbesiegt ist. Das ist natürlich, ist ein Brett, das du bohren musst, gar keine Frage. Und ein ziemlich hartes noch dazu. Ich finde es ein bisschen kurzfristig für Uriah Faber, muss ich ganz ehrlich sagen. 1.2. ist in 3 Wochen, wenn ich einen Kalender richtig lesen kann. Mhm. Oder? Warte mal. 1, 2, 3. Na gut, sagen wir mal 3,5 Wochen. Nee, und er hat ja erst einen Fight, ne? Okay, den hat er in der First Round locker gewonnen, aber naja, gut. Also ich finde es wirklich, mir hätte es besser gefallen, wenn er wirklich jetzt so ein ganzes Camp hätte machen können. Mhm. Aber er fühlt sich gut und er freut sich auf den Kampf. Man muss auch dazu sagen, bei dem ersten Kampf, den die beiden hatten, Faber und Barrow, hat sich ja Uriah Faber an der Rippe, war es, glaube ich, verletzt. Und hat trotzdem noch eine Decision erwirkt. Also, also er ist mit Sicherheit der stärkste Gegner, auf den Barrow bislang getroffen ist. Na ja, klar, man hätte vielleicht, wenn Michael McDonald, der hat ja verloren, ne? Michael McDonald hatte verloren, richtig. Genau, und eventuell hätte man, wenn er den Fight gewonnen hätte, hätte man da vielleicht was mauscheln können, um einfach Uriah Faber, der für mich mit der hotteste in der ganzen Division ist, ein bisschen zu schützen. Weil den so reinzuwerfen, du hast es gesagt, 3,5 Wochen jetzt Vorbereitung, ist heftig. Ja, wenn er gegen McDonald verloren hätte, wäre er, glaube ich, raus. Aus dem Title Picture erstmal. Okay. Also, das war ja so ein kleiner, Number One Contender Kampf, kann man sagen. McDonald gegen Faber, die zwei, die wirklich mit die besten Leistungen gebracht haben, bis auf eben ihre Kämpfe gegen Barrow. Und wie gesagt, also es ist auch so, Barrow, stärkster Gegner war bislang Uriah Faber, der war nicht bei 100% und hat dennoch noch eine Decision erreicht. Und es war jetzt auch, insgesamt ein sehr merkwürdiger Kampf. Ich glaube, der zweite Kampf zwischen den beiden wird anders ablaufen. Ob das jetzt für Faber dann ausgeht oder nicht, ist ganz schwierig, finde ich, zu sagen. Ich glaube, Faber hat einen Nachteil. Kann das aber auch ein Vorteil sein? Drauf einstellen auf den Gegner? Der fünfte Kampf in 11 Monaten. Das ist eine Menge. Also es ist wirklich eine Menge. Er hat natürlich jetzt, wie du schon richtig gesagt hast, nicht extrem harte Kämpfe hinter sich. Gegen Menjova war das eine relativ einfache Sache. Gegen Scott Jurgensen war es ein bisschen anstrengender. Da musste er über 4 Runden gehen. Gegen Alcantara fand ich es, war auch nicht ganz so leicht, die Nummer. Also wenn du es so siehst, hat er einfach wirklich ganz normal seine 4 Fights gehabt jetzt in einem Jahr. Und in 11 Monaten wäre das dann praktisch der 5. Fight jetzt gegen Hennen Barrow. Mhm. Also das ist schon ein heißes Tempo. Die Frage ist jetzt natürlich, du hast es gerade richtig gesagt, Uriah Faber ist der Einzige jetzt, der da wirklich ansteht, einen Title-Fight zu haben. Ja. Ist jetzt die UFC auf ihn zugegangen und hat gesagt, hier Uriah, du kämpfst jetzt am 2. Februar? Ist es, ne? 1. Februar. Ja. Du kämpfst jetzt, sonst, weiß ich nicht, gibt's Ärger, keine Ahnung. Oder wie sieht's aus, Uriah? Wie siehst du es? Hast du Bock? Ja, klar. So, das ist natürlich die Frage. Mal kurz noch was anderes, was ich gerade sehe auf UFC.com. Man hat Dominic Cruz komplett aus den Rankings rausgenommen. Das finde ich interessant. Ob das vielleicht schon ein Hinweis darauf ist, dass Cruz komplett aufhört? Weil das ist ja merkwürdig. Er ist ja nur verletzt. Ja. Aber er ist komplett draußen aus den Rankings. Okay. Das ist aber merkwürdig. Also nicht mal Top 15. Der ist also klassischer Online-Spoiler oder was? Weiß ich nicht, ob ich jetzt da zu viele hinein interpretiere, aber ich finde es komisch. Ich gucke jetzt nochmal, ob ich ihn überlesen habe. Nee, er ist komplett raus. Also alle sind 1 hochgerutscht oder manche sogar 2. Und Dominic Cruz ist aus dem Bantamweight-Rankings komplett entfernt worden. Das ist mehr als merkwürdig. Also, weil es ist natürlich schon die Frage, nach so langen Auszeiten, wie, also auch so eine was hatte der denn? Leistenverletzung. Jetzt, er hatte die 2 Kreuzbandrisse und jetzt diese Leistenverletzung, das ist ja auch nicht, also ist ja nicht einfach mal und dann geht's wieder. Also, das ist ja auch eine ernsthafte Verletzung. Es gibt ja diese weiche Leiste. Die hatte, glaube ich, Schweinsteiger mal und da war er, glaube ich, nach 3 Wochen wieder da. Aber kann natürlich sein, dass es wirklich so ein Leistenbruch ist. Also weiche Leiste ist auch ein Bruch. Mhm. Aber an der Leiste ist es ganz komisch. Das hast du ja auch bei The Rock gesehen. Der hat ja das komplette Match mit Cena durchgewirkt mit einer kaputten Leiste. Ja, da war es auch so, dass sich schon der Darm bei dem verabschiedet hat und so. Mhm. Also das war, glaube ich, nochmal eine härtere Nummer. Aber ich weiß natürlich nicht. Aber meinst du dann, wenn das Retirement geht, aber von Dominic Cruz aus oder nicht von der UFC, die sagen, also Junge, jetzt ist aber mal wirklich gut. Das kann nicht sein. Also dass die UFC zu ihm sagt, ich schmeiß dich jetzt auch noch raus, das kann ich mir nicht vorstellen. Also wenn, dann sagt er, Leute, ich brauche jetzt erstmal auch vielleicht auch mental einfach eine Auszeit. Wie geht es jetzt weiter mit dem großen Starsterben? Da macht es nicht so viel aus, weil der fehlt ja schon so lange, Dominic Cruz. Also ich glaube jetzt nicht, dass schlecht, wenn er wieder da wäre. Es hätte nicht geschadet, weil, erinnere dich, es war einer der Kämpfer, auf die ich mich persönlich am meisten gefreut hätte, Faber gegen Cruz. Und den wird es jetzt erstmal nicht geben. Mhm. Das ist natürlich ein bisschen kacke. Ja. Aber ja, es ist echt scheiße für Dominic Cruz, muss man einfach so sagen. Und ich hoffe, dass Uriah Faber das nicht bereut, dass das Camp zu kurz ist und er dann so eine großartige Chance leichtfertig vergibt. Also das ist, ich bin gespannt, ich habe irgendwie kein gutes Gefühl. So gern ich den Jungen aber auch mag, so langsam wird's schwierig, oder? 6. Titlefight? 6. Den muss er jetzt gewinnen, glaube ich auch. Also sonst. Obwohl, wird's schwierig. Haben wir beim letzten auch gesagt, als er gegen Barrow dann verloren hat 2012. Und jetzt hat er wieder einen Titelkampf. Wenn er natürlich immer gewinnt, was willst du machen? Dann musst du ihm einen Titelkampf geben. Aber ja, klar. Irgendwann verlierst du halt wirklich auch selbst das Argument. Weil es bringt halt der UFC auch nichts, den immer wieder in Titelkämpfe zu stecken. Und er holt am Ende dann den Titel nicht. Und ich denke mal, die UFC hätte nichts dagegen. Mit wenn er Champion wird. Ja, das würde der UFC natürlich gut tun. Tief ein charismatischer und besser vermarktbarer Champion als dieser wirklich blöde Hanbarau, den mag ich ja nicht. Wenn der die Skills halt hat, aber einfach nicht die Außendarstellung. Aber ich mag den Barau nicht. Ich mag ihn schon. Vor allen Dingen finde ich es halt auch wirklich wahnsinnig beeindruckend mit diesen 32 Siegen in Folge. Also das ist schon eine Ansage. Es gab zwar einen No-Contest. Ja, im Endeffekt hat er alles gewonnen, bis auf seinen Debütkampf. Sonst hat er jeden Kampf gewonnen und einen No-Contest, okay, aber das... da weiß ich jetzt nicht, warum es ein No-Contest war. Also deswegen kann auch sein, dass da irgendwie was. Ach, hier steht's: Illegal Soccer Kick. Okay. Aber am Boden dann wahrscheinlich. Ob er den gemacht hat oder sein Gegner, das weiß ich jetzt nicht. Soccer Kick ist doch, wenn der Gegner am Boden liegt, ne? Genau, und dann. Und du Vollspann machst. Richtig, auf die Murmel. Also, das ist schon ein beeindruckender Kampfrekord, den er hier vorzuweisen hat. Und aktuell würde ich auch ganz klar mein Geld auf Barau setzen. Einfach diese Umstände sprechen für mich für Hennen Barau. Aber du musst mir meine kleine Glamour-Sichtweise musst du mir schon noch lassen. Du, ich würde mich freuen, wenn Faber, für mich ist Faber auch nicht nur der Außenseiter oder so, aber wie gesagt, wenn ich Geld auf jemanden setzen müsste, würde ich es auf Barau setzen. Ja. Aber also Uriah Faber hat eine Chance, definitiv. Also der geht da nicht chancenlos rein. Und wenn er wirkt auch sehr resolut, ne, in den letzten beiden Fights. Ja, genau, sehr, also er weiß genau, wo er hin will. Fokussiert, genau, das Wort habe ich nicht gefunden. Er weiß genau, wo er hin will, deswegen sage ich es jetzt nochmal, dass er genau weiß, wo er hin will. Das könnte ihm in diesem Kampf helfen. Also er darf auf jeden Fall, finde ich, nicht wieder diesen Fehler machen, und so auf Abwarten und so gehen. Er muss hier das Risiko gehen. Auch so gut aufgestellt ist in seiner Technik und alles drum und dran. Aber Faber genauso. Er hat eigentlich nichts zu verlieren. Und ich finde den wahnsinnig spannend jetzt im Fight. Ich auch. Und das, was auch noch interessant ist, eigentlich werden ja immer die Titel, also wenn es zwei Titelkämpfe gibt auf einer UFC-Card, dann Main-Evented immer der Kampf, der Titelkampf, der in der höheren Gewichtsklasse ist. Okay. Ausnahmen sind natürlich solche Unification-Fights, wie sie jetzt geplant waren. Superfights, ne? Ja. Zwischen Barao und Cruz. Naja, dementsprechend müsste ja jetzt José Aldo gegen Ricardo Lamas. Das ist eben nicht der Fall. Das ist auch wieder interessant. Also auch die UFC scheint Faber gegen Barao mehr zuzutrauen als Lamas gegen Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich richtig auf die Prediction Show für UFC 169, weil da kämpft einer um einen Titel und ich kenne den also gar nicht. Da bin ich mal gespannt, was du mir da auftischen kannst. Ja, da habe ich ja noch ein bisschen Zeit, oder? Ja. Gut, kommen wir zu einem weiteren Titelkampf, der für 2014 ansteht. Das ist Chris Weidman gegen Vitor Belfort. Mai oder Juli, hat Lorenzo Fertitta gesagt. Und das Ganze soll möglichst in Las Vegas stattfinden. Was natürlich wieder interessant ist, wenn man im Hinterkopf behält, dass Vitor Belfort ja das ein oder andere Testosteronchen zu sich nimmt. Was an und für sich erstmal kein Problem ist, weil die Commission, also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sie testen ihn ganz normal am Tag des Events, fertig. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Ich glaube, es wird so ähnlich ablaufen wie jetzt bei Josh Barnett gegen Travis Brown. Auch Josh Barnett hatte ja mal TRT an den Haken. Oder nimmt es, glaube ich, immer noch. Weiß jetzt nicht, ob es es immer noch nimmt. Aber er hatte auf jeden Fall damit Probleme. Und dann ist es so, dass die Commission, ich glaube, einmal unangekündigt während des Trainingscamps vorbeikommt und testet. So eine Geschichte könnte, also dann testen sie übrigens auch beide Fighter, nicht nur den, der schon mal Dreck am hatte. Über Wendy mache ich mir keine Sorgen. Sondern auch bei dem anderen wird getestet. Und das ist wohl dann am wahrscheinlichsten. Die UFC testet natürlich auch, wo es jetzt dann Spekulationen gibt, ob die UFC nicht häufiger testet und dann zum Beispiel zum Vitor sagt, Junge, bring mal hier deine Werte in Ordnung. Weil dass die UFC hingeht und sagt, also der Belfort, der hat jetzt hier einen erhöhten Testosteronwert, also den Kampf, den sagt man sofort ab. Das kannst du knicken. Das macht nämlich businessmäßig überhaupt keinen Sinn. Gerade in der aktuellen Zeit wo so Leute wie GSP und Anderson Silva ausfallen, glaube ich nicht, dass sie Vitor Belfort, wenn sie bei ihm zu hohe Testosteronwerte feststellen, diesen Titelkampf wegnehmen. Also die UFC, das glaube ich nicht, dass sie das machen. Also das ist ganz interessant. Und Belfort muss wahrscheinlich auch vor dieser Commission erstmal vorsprechen und die entscheiden, ob er überhaupt in Las Vegas kämpfen darf. Ja. Was passiert, wenn die sagen, nö, dem geben wir hier keine Lizenz? Warum sagt denn Lorenzo, das muss in Las Vegas stattfinden? Eben weil man mit dem TRT um Belfort Angst hat, oder wie? Nee, das ist für die schlechter. Für die UFC, also wenn oder für Belfort ist es schlechter. Ja, natürlich, aber will die UFC sicher gehen, dass der Typ fit ist? Nö, weil es ein Fall ist. Ist einfach das Mecca von MMA, Las Vegas. Und du willst so einen Titelkampf in Las Vegas haben und nicht in Brasilien. Das ist der Hauptgrund. Mhm. Und ob das in Las Vegas stattfindet, das steht ja auch noch in den Sternen. Also das ist einfach das, was Fertitta jetzt mal angedacht hat. Mai oder Juli und dann das Ganze in Las Vegas. Chris Weidman hat gesagt, er möchte lieber mal im Mai kämpfen, weil die letzten zwei Jahre musste er immer im Juli kämpfen und hat nicht. Ja, und? Er hatte nichts vom Sommer, hat er gesagt. Es hat ihn total angekotzt. Er musste so trainieren Schwuchte, und so. Der Typ ist großartig. Ich bin mittlerweile absoluter Chris Weidman-Fan. Nee. Ich habe von dem jetzt noch mal ein Interview mir angehört über wirklich eine lange Zeit. Ich glaube 30 Minuten oder fast eine Stunde sogar. Wann der? Und bei Reds. Und das war wirklich hervorragend. Also ich mag diesen Typen einfach. Der war mir schon immer sympathisch. So. Nee, ich bin da nicht dabei. Warte mal ab. Was natürlich auch noch so ein bisschen in Jeopardy ist, ist die Kniegeschichte von Chris Weidman. Es sollen angeblich Meniskusprobleme sein, die er schon während dem Trainingscamp hatte und bei 168 war dann aber eigentlich alles soweit wieder in Ordnung. Aber er will es einfach mal checken lassen. Also das ist wohl in der Meniskusgegend, ist halt einfach so seine eigene Laiendiagnose, dass er sagt, ja, also das fühlt sich an, als wäre da was am Meniskus. Er glaubt aber nicht, dass es was Schwerwiegenderes ist. So, er wird da sich eine Endoskopie unterziehen und das müsste jetzt demnächst der Fall sein. Und dann, denke ich mal, wird bekannt gegeben, wann Weidman auf Belfort trifft. Interessant ist auch, was Ray Longo erzählt. Das ist der Trainer von Chris Weidman. Mhm. Der findet nämlich. Haben ja auch diese Kaffeeaufschäumer, ne? Von De Longo. Ja, das ist genau. Das ist sein Bruder. Der hat sich nochmal dazu geäußert, zu der ganzen Geschichte mit Belfort und TRT. Und stellt zu Recht die Frage in den Raum: Wie hat Belfort sich eigentlich diesen Kampf verdient? Ja. Er gibt aber auch gleich die Antwort. Alles, was er getan hat, ist, seinen Körper mit Steroide zu füttern. Und jetzt verzichtet er großzügigerweise auf TRT für diesen Kampf. Und Ray Longo meint, das ist einfach nur Bullshit. Und das sehe ich genauso. Das ist ganz einfach. Ich habe es schon mal hier gesagt in diesem Podcast. Wenn Vitor Belfort nicht oder kein TRT nehmen müsste, warum nimmt er es dann? Das ist doch mein Reden. Und wenn er sagt, er braucht es nicht, warum nimmt er es dann? Ja, das ist doch so. Und im Moment, wo er sagt, er braucht es aber, ja, dann betrügt er halt. Ja, und das ist so, als wenn du in die Formel 1 willst und die ganze Zeit in den unterklassigen Kart-Klassen mit einem Lamborghini fährst und dann, jetzt habe ich es in die Formel 1 geschafft, und jetzt kann ich auch mit einem normalklassigen Auto fahren. So. Also was ich halt auch noch bemerkenswert finde, immer wenn jemand mit TRT erwischt wird, jetzt auch bei Bigfoot Silver, ist, ja, ich war bei meinem Arzt und hat der gesagt, ach hier, du hast irgendwie zu niedrige Testosteronwerte hier, da, also dann nimmst du mal Testosteron, du machst so eine Therapie hier. Da denke ich mir immer, wenn doch mein eigener Körper das wichtigste Arbeitsmaterial ist, was ich habe, dann nehme ich doch nicht mal irgendwie so eine Scheiße, von der ich weiß, die mir unter anderem die Karriere kosten könnte. Ja, absolut. Ohne irgendwie vielleicht nochmal eine zweite, dritte oder sogar vierte Meinung eingeholt zu haben und vielleicht sogar mit der UFC selber nochmal gesprochen zu haben. Das kommt mir alles so wie Gott vor. Im Endeffekt wollen die alle bescheißen, dass es knallt und tun danach so, als wäre nichts. Also das ist für mich eine Frechheit, dass Vitor Belfort diesen Titelkampf bekommt, weil Tier einfach, das ist Doping und Punkt aus Ende. Und dann höre ich immer so Abstufungen von, ja, der macht aber nicht das, was zum Beispiel ein Lance Armstrong, das ist doch scheißegal, nur weil jemand halt nur ein bisschen dopt, dopt er trotzdem. Das ist doch scheißegal, auf welchem Level der dopt. Fakt ist, dass er sich hier einen Vorteil verschafft. durch dieses TRT. Und selbst wenn du es am Kampfabend absetzt, während den Trainingssessions, kann er auch viel intensiver trainieren mit TRT. Viel länger vielleicht sogar. Rennst du doch bei jedem Hörer offene Türen ein. Ja, ich weiß es nicht. Der gesunde Menschenverstand begreift das. Nee, es gibt trotzdem da draußen noch die Meinung, ja, aber er hat doch einen zu niedrigen TRT-Wert. Wieso ist es dann ein Problem, wenn er danach hilft? Ja, das ist halt, wie gesagt, auch so ein Ding, was man immer wieder sagt, wenn einer kürzere Arme hat, da kann er sich auch nicht noch vorne irgendwelche Stelzen ranbasteln. Ja. Das ist halt dann einfach so. Und dann soll er halt nicht kämpfen, hat er Pech gehabt. Also das finde ich, ist eine Frechheit. Und für mich wäre es, ich hatte mal eine Zeit lang das Gefühl, dass die UFC diesem ganzen Problem Herr werden will. Und das habe ich jetzt nicht mehr. Ich habe jetzt das Gefühl, dass sie relativ viel dafür tun, das Ganze. Ab und zu gibt es halt mal so ein Bauernopfer, wie Antonio Silva. Ja. Aber mit dem Belfort, da gehen sie jetzt lieber kein Risiko ein, weil wen haben sie denn sonst jetzt gerade für Chris Weidman aktuell parat? Und wen haben sie denn sonst jetzt als großen Kampf für die Zukunft parat? Da fehlt halt was. Und Weidman Belfort ist mit Sicherheit noch eine der Pay-Per-View-Veranstaltungen, die neben den Rousey-Kämpfen das meiste Potenzial haben, glaube ich. Und wahrscheinlich dem Lawler-Hendricks-Fight. Aber ja. Ja, der auch noch, ja. Da könnte man, aber ich rechne bei Weidman Belfort mit mehr verkauften Pay-Per-Views. Aber das ist wirklich so. Chris Weidman hat sich auch noch zu der ganzen Sache ein bisschen geäußert und der wird eigentlich auch relativ deutlich. Er meint, ich bin der Meinung, dass TRT nichts in unserem Sport zu suchen hat und fragt dann auch noch nach, wie alt ist Vitor Belfort? 36 und jetzt nimmt er auf einmal TRT, davor hat er seine Karriere auch ohne TRT bestritten, das ist irgendwie komisch. Und Chris Weidman meint auch, er hat mit Typen gesprochen, die selber TRT nehmen. Er kann natürlich keine Namen nennen, ist klar. Aber die haben alle ein und dasselbe gesagt, du kannst damit einige Dinge kaschieren, die du sonst nicht kaschieren könntest. Und Weidman in seiner wirklich sympathischen Art sagt dann, das hört sich für mich nicht gerade cool an. Und ja, ist ja so, ist doch einfach so. Ich meine, das erzählen dir Typen, die das Zeug nehmen, die sagen zu dir, pass auf, Chris, also definitiv hier, wenn du das Zeug einwirfst, dann kannst du hier so ein keine Ahnung, Matrix-Move machen. So. ja, ist doch da würde ich kotzen an Whiteman Stelle. Und wenn du dann gegen so einen Typen in den Oktagon steigen musst. So. Aber auch hier hat Chris Weidman schon die passende Antwort parat. Ja. Ich mag ihn einfach. Ich kämpfe gegen ihn, sagt er. Ich bin eh auf einem anderen Level und mir ist egal, was er nimmt. Lieber besiege ich einen Juicer, als dass ich den Kampf nicht annehme. Und das finde ich auch, das ist doch sympathisch, Chris. Wie kannst absolut du den nicht gut, mögen? Ich mag den nicht. Der hat bei mir alles eingerissen, dieses dumme Schwein. Du stehst immer auf diese Drogensüchtigen. Was? Mir schon ein paar Mal aufgefallen. Wieso das denn? Moltisanti war dein Typ. Moltisanti? Das war dein Typ. Ich bin Moltisanti. Ja, sag ich ja. Ja, aber sag der doch ist, mal, ist schon von, in dir, der ist schon in dir drinne, so sehr liebst du den Typen. MMA-Fighter, den ich favorisiere, ist denn ein Junkie? Also bei Carlos Condit oder was? Bei Benson Henderson sieht man gespannt. Ja, dass der männliche Hormone nimmt seit einiger Zeit jetzt. Ja. Okay, kommen wir zu Anderson Silva. da gibt es nicht viel Neues, aber Pedro Rizzo, das ist der Coach von Anderson Silva, hat bestätigt, Anderson will wieder kämpfen. Ja, natürlich will er das. Er will wieder kämpfen. Aber das wird übrigens, das ist auch noch interessant, hat Chris Weidman auch erzählt, er bezweifelt, dass ihm das gelingt. Weil er glaubt, dass mental da irgendwie jetzt was... Weil er zweimal gecrashed ist, ne? Man muss sich, da hat Chris Weidman auch recht, da muss ich das mal vorstellen. Der Typ ist das Nonplusultra in der UFC. 16 Kämpfe, alle gewonnen. Dann verliert er, wird ausgenockt. Im zweiten Kampf wird er in der ersten Runde angenockt. Er verliert alle 4 Runden gegen Chris Weidman. Alle 4 Runden, die beiden sich gegenüberstanden, hat er verloren. Er bricht sich das Bein. Das ist mental ein ganz schön harter Weg, den du gehen musst. Und der wird, wenn er zurückkommt, nicht sofort auf Chris Weidman treffen. Mit Sicherheit nicht. Neueste Gerüchte? Aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass Anderson Silva das möchte, dass er wieder sofort einen Title-Fight kriegt. Aber ich glaube, besser wäre es für Anderson Silva, dass er erstmal, weiß ich nicht, von mir aus auch gar nicht erstmal Machida kriegt oder so. Nee, neueste Gerüchte. Sondern erst, was denn? Weißt du schon die Gegner? Nee, ich weiß nicht, aber es gibt also, Gerüchte. Weißt du, worauf ich hinaus will? Es gibt Gerüchte, die kannst du mir gleich mal ins Arschloch reindrücken. Ja, die drücke ich dir mal ins Arschloch gleich rein. Ja, aber warte, ich glaube besser für Anderson Silva, auch wenn er das mit Sicherheit nicht so sieht, wäre erstmal so ein Number 10, 11, 12 ranked. Dass er erstmal auf jeden Fall gewinnt und wieder sein Machismo gewinnt. Jetzt komme ich zu meinen neuesten Gerüchten. Naja, kommt jetzt Brock Lesnar. Die Year's End Card von 2014 soll geheadlined werden von Anderson Silva gegen George Sankt-Peter-Männchen. Das glaube ich erst, also bevor das kommt. Es gibt zwei Indikatoren, die das angeblich unterstreichen. Und zwar soll GSP bei so einer, ein Teppichhaus hat er eingeweiht oder was. Da hat er gesagt, für ihn macht es jetzt aktuell keinen Sinn, da zeitnah zurückzukehren, außer für einen ganz besonderen Kampf. Das hört sich ja schon wieder ganz komisch an, mein Freund. Ja, es ging darum, ob er wieder zurückkehrt, dann sagt er, braucht so einen Special Fight. Da kannst du natürlich jetzt zweideutig rangehen. Kannst du sagen, ja, meint er damit gerade so einen Super Fight oder meint er damit halt einfach so diesen besonderen Kick? Das, weißt du, das fordert mich heraus. Das ist noch was ich machen will. Das kann ja auch ein junger, aufstrebender Kämpfer sein. Und Anderson Silva hat wohl gesagt, dass er wieder, habe ich dir ja gerade eben schon erzählt, dass er wieder zurückkehren will. Und er sei noch nicht fertig praktisch mit seinem Erschaffen seines persönlichen Denkmals. Oder Legacy. Schön, das zu hören, ja. Und aber daraufhin. Lass mich das kurz. Selbstverständlich. Lass mich das mal kurz in Sphären drücken. GSP Welterweight, ne? Middleweight Anderson Silva. Richtig. Und da hat. Ich denke mal, GSP würde hochgehen, oder? Könnte auch ein Catchfight, Catchweight-Fight werden, dass man sich in der Mitte trifft. GSP hat, glaube ich, immer gesagt, er will nicht hochgehen, weil er dadurch die Geschwindigkeit verliert, die er dann Anderson Silva, also das, du willst halt schnell sein gegen Anderson Silva. Nein, du musst vor allen Dingen erstmal schnell sein. Und vielleicht kann er sich dann mal kurz schließen mit Tim Wiese. Der ja auf 100 Kilo sich aufgestemmt hat und bei einem Interview gesagt hat oder gefragt wurde, diese 100 Kilo Muskelmasse, ist das nicht hinderlich in der Explosivität im Tor? Nein, ich bin jetzt viel spritziger und explosiver, als ich vorher war. Vielleicht sollte man da mal ein Gespräch suchen. Und da sehe ich schon das T-Shirt vor mir, Wiese knows. Also ich persönlich, sage ich gleich vorneweg, glaube auch nicht daran, aber ich finde es auch nicht völlig abwegig, wenn es dazu kommen würde, dass das Comeback wäre für beide. Ich finde es wirklich nicht völlig abwegig. Ich glaube aber auch nicht, dass Anderson Silva was dagegen hätte, oder? Kann man überhaupt bei Anderson Silva, das ist für mich ein Kämpfer, den kennt man eigentlich überhaupt nicht. Der ist so mit so vielen Fragezeichen, finde ich, versehen. Ich kann dir wirklich nicht sagen, was in dem vorgeht. Ich kann mir auch überhaupt nicht vorstellen, was den reitet, nochmal in den Oktagon zu steigen. Er hat alles, er kann sich nur noch selber schaden, ist meine Meinung. Ich würde mir wünschen, dass er sowas sagt wie GSP. Vielleicht komme ich zurück, vielleicht nicht. Punkt. Und wenn er das Gefühl hat, er hat hier wirklich noch was an Business zu erledigen und ist aber auch gut genug dafür und ist nicht nur so ein Verzweiflungsmove, dann soll er es machen. Aber aktuell, ich finde auch dieses Überstürzte schon Ende des Jahres und so, mein Gott, lass dir doch Zeit, dann hast du halt mal anderthalb Jahre Pause oder zwei. Also ich finde das wirklich, klar, das Alter spricht gegen ihn, der wird jetzt bald 39, aber also jetzt, ob es jetzt mit 40 oder mit 41 ist, das Comeback oder gar nicht mehr, ich weiß nicht. Bin dem Ganzen stehe ich sehr skeptisch gegenüber. Ich finde, Anderson Silva soll einen Strich drunter machen. Ist ein Scheißende. Und mit Sicherheit wollen wir Anderson Silva so nicht abtreten sehen. Aber ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass, wenn er zurückkehrt, er sich mehr schadet, als wenn er jetzt einfach sagen würde, jetzt ist Schluss. Also so ein GSP gegen Anderson Silva, das wäre... Das könnte ich mir gut vorstellen, dass da die 2 steht vorne bei den Buys. Das ist das Einzige, was ich sagen würde, was mir gefallen würde, ja. Gibt es ein Update zu den Buys 168? Nee, leider habe ich da nichts weiter gehört. Aber es liegt wahrscheinlich jetzt an diese ganze Feiertagsgeschichte und so. Kommt bestimmt jetzt demnächst. Jetzt kommen wir zu meiner allerliebsten Geschichte für heute. Das ist für mich wirklich, also wo ich das gelesen habe, ich musste es zweimal durchlesen, weil ich dachte, ich habe Übersetzungsfehler drin, aber es ist wirklich so. Diego Brandão. Ja, kennen wir. Kannst du dich an den noch erinnern? Ja. UFC 168 gegen Dustin Poirier. Ja. Verloren. In einem Blink of an Eye, sagt man, glaube ich. 8 Pfund Übergewicht. Und danach erzählte uns Dustin Poirier, der alte Diego wollte mich während den Weigh-ins sogar erstechen. Kannst ja, in den Rücken stechen, ne? In den Rücken stechen. So, jetzt hat sich endlich Diego Brandau zu dieser Geschichte gemeldet und ich freue mich schon den ganzen Tag, dir diese Geschichte zu erzählen. Die ist so abartig. Ja, jetzt kommt's. Und zwar hatte Diego Brandau wirklich jeden erdenklichen Grund, Dustin Poirier erstechen zu wollen. Aha. Liebe Zuhörer, lieber Chris, hier kommt mit seiner Frau gefickt oder was? Hier kommt die offizielle Begründung, warum Diego Brandau Dustin Poirier erstechen wollte. Dustin hat mich die ganze Zeit so blöd angeschaut. Im Hotel, bei den Weigh-ins, überall. Ich habe ihn gefragt, was soll das? Bei den Weigh-ins ist mir dann der Kragen geplatzt. Das war's. Warte, ich habe ihm gesagt, dass wenn er noch einmal so schaut, dann steche ich ihm einen Stift in den Rücken. Warte, es wird noch besser. Danach hatte er Angst. Ich konnte das auch im Oktagon sehen. Er hatte nur mit Glück gewonnen. Das ist so abartig. Das gibt's überhaupt nicht. Der Typ, also was Weltklasse. Der Typ geht mit 8 Pfund Übergewicht in diesen Kampf. Zieht keine Sonne, weil er von Poirier wirklich klasse zugedeckt wird, ausgefeitet wird. Also er hat ja dann versucht, mit ihm so einen Schlagabtausch zu führen, aber da war Poirier einfach cleverer und dann nabert er so eine Scheiße danach. Das ist unfassbar. Und natürlich wurde er auch gefragt, hey Diego, was war denn da mit den 8 Pfund Übergewicht los? Und da gab es natürlich einen Grund, der ist auch gar nicht so zum Lachen. Und zwar hat Diego erzählt, dass ein Besoffener ihn mit dem Auto gerammt hat. Und das an sich ist natürlich schon scheiße, er hat sich dabei auch verletzt, aber der Grund für das Übergewicht war, dass er zum Anwalt musste, weil der Unfallgegner den Schaden nicht übernehmen wollte. Was? Ja, und er legt nur einen drauf. Er sagt dann, jeder andere Kämpfer hätte daraufhin den Kampf abgesagt. Weil er zum Anwalt musste, hat er 8 Pfund zugenommen? Jetzt warte. Aber ich bin ein Warrior. Ich hab das gebraucht. Das hat der nicht gesagt. Das ist der größte. Warum war der nicht in dieser Watch Mojo Top 10? Ich hätte mir so gern. Wenn ich das Interview geführt hätte, ich hätte abbrechen müssen. Also er hat dann noch weiter erzählt, ich wurde beim Unfall verletzt und konnte dann nicht rennen und auch keinen Weight cutten. Ich hatte Verletzungen am Rücken und an den Rippen. Am Kopf, glaube ich, auch. Am Kopf wahrscheinlich auch. Und was sagt er nach? Er hat für den Kampf gegen Dustin nicht mehr als 5-mal trainiert und er hätte ihn trotzdem 2-mal in der ersten Runde angenockt. Das ist mit einem Fragezeichen zu versehen. Er ist auch schon bei Lorenzo und Dana gewesen. Und die haben das natürlich sofort verstanden und haben ihm gesagt, ja, ist okay, die Leute haben Angst vor dir und du wirst mal ein großer Champion werden. Das kann ich mir auch vorstellen, wie dieses Gespräch ausgesehen hat. Also Diego Brandau ist für mich in diesem Jahr bislang der ungekrönte Lügenbaron. Champion. Das ist so unfassbar, sich da hinzustellen und zu sagen, der hat mich die ganze Zeit angeguckt, deswegen wollte ich dem Stift in den Rücken stechen. Der hatte Angst, auch im Oktagon. Und dann die Geschichte mit, ja, die 8 Pfund, ganz klar, da musst du ja zum Anwalt. Ist unfassbar. Es ist Wahnsinn. Also solche Geschichten, bitte mehr, Chris. Was haben wir für einen Spaß gehabt. Dann gibt es jetzt 2 Ellenbergers in der UFC. Jake und Joe. Der Zwillingsbruder ist das von Jake Ellenberger. Und er schreibt einen 4-Fights-UFC-Vertrag. Ist 28 Jahre alt, sein Rekord ist 14-1, also, naja, muss ich nicht erklären. Ist ein Lightweight und das Interessante an Joe Ellenberger ist, und jetzt muss ich eine Krankheit wieder erklären, das wird wieder lustig, er überlebte 2009 paroxymale nächtliche Hämoglobinurie. Paroxymale nächtliche Hämoglobinurie. Hämoglobinurie. Ja, wird auch nicht besser, wenn du es neu auf das vorliest. Jetzt versuche ich es nochmal. Paroxymale nächtliche Hämoglobinurie. Nee, Also es ist auf jeden Fall eine seltene Krankheit, die rote Blutzellen abtötet. Mhm. Und damals sagten die Ärzte zu ihm, dass er nicht mehr kämpfen kann. Und du hast wie HIV oder was? Also so genau weiß ich es jetzt auch nicht. Ist ja eine seltene Krankheit. Dass er nicht mehr kämpfen kann und dass er wohl keine 30 Jahre alt wird. Dann ist der gute Joe aber zu einem anderen Arzt gegangen und der hat gesagt, ist gar kein Problem, es gibt die sogenannte Soliris-Therapie. Ja. Einziges Problem ist, die kostet halt ein Schweinegeld. $400,000 hat ihm das Ganze gekostet, aber sie wirkte Wunder. 2011 konnte er seine Karriere fortsetzen und jetzt ist er in der UFC. Großartig, oder? Ja, super. Paroximale nächtliche Hämoglobinurie. Ja. Ich glaube, jetzt war ich am nächsten dran. Aber Chris, du kannst es auch mal probieren. Ich schick's dir mal auf Skype. Ja, zack, kannst du mal selber gucken. So, Diego, dann werde ich mal gucken. Mein Gott, wo hast denn du Skype? Paroximale nächtliche Hämoglobinurie. Nurie? Merkst du, wie schwer mein Job hier ist, ja? Mhm. Was ich alles wissen muss. Allein dieses Gehirngulasch von Diego Brandau und danach so ein Wort auszusprechen, das ist eine Meisterleistung. Da sitzt eine andere jahrelang auf der Journalistenschule für, um sowas zu können. Ach, warst du bei der nicht? In der letzten Ausgabe warst du noch. In der letzten Ausgabe war ich ja noch dabei. Stimmt. dann habe ich noch was Neues zu Ultimate Fighter Brasil. Die Dreharbeiten starten am 12.01. in Sao Paulo. Und interessant ist, dass es bei dieser Staffel Middleweights und Heavyweights gibt. Und bei den Tryouts dürfen auch Light Heavyweights mitmachen. Und die UFC entscheidet anschließend, ob diese Light Heavyweights, also wenn sie genommen werden, entweder ins Middleweight oder ins Heavyweight gepackt werden. Also die müssen dann entweder ein bisschen für sich was anfressen oder abnehmen. Und ausgestrahlt wird Ultimate Fighter, das war ja auch immer so eine Frage, von März bis Mai auf Globo in Brasilien und Fight Pass. Da siehst du. Da kommen wir aber auch noch dann gleich dazu. Hm? Ich habe noch mal was. Matt Brown, kannst du dich vielleicht erinnern, der sollte bei UFC und Fox 9 auf Carlos Conde treffen, hatte dann die Rückenverletzung, Bandscheiben. Und die guten Nachrichten sind, er braucht keine OP. Das kriegt man mit Physiotherapie hin. Und er plant seine Rückkehr im Frühsommer. Das sind gute News. Das sind sehr gute News. Matt Brown ist also auf dem Weg der Besserung. Jetzt kommen wir langsam, aber ich habe ja noch ein paar Kämpfe, Mensch. Erstmal, was ich ganz interessant fand, erinnere dich, wir haben des häufigeren Mal darüber gesprochen, wie viel Fights sie für die UFC für 2014 in Brasilien planen. Ja. Europa, pipapo und Australien wollte, glaube ich, auch nochmal 2 oder 3 Events. Und jetzt hat Mark Fischer, der für die UFC in Asien tätig ist, bekannt gegeben, ja, also 2014 wollen wir 7 Events in Asien abhalten. Ja. 5 bis 6 sind schon geplant. Mhm. Und wenn man Glück hat, kriegt man sogar noch eine 7. Veranstaltung. Mhm. Als nächstes natürlich Macau, China. Das sind dann die Ultimate Fighter China, das Ultimate Fighter China Finale. Und die Philippinen. Die hat man auch fest auf dem Zettel. Da möchte man unbedingt hin. Ende Juni, wenn möglich. Und ja, also es wird noch mehr von diesen bizarren Events geben? Entwicklungs-Events oder wie soll man das nennen? Eigentlich sind das Events, wo man junge, talentierte Kämpfer ausprobieren kann. Ja, wobei, bei diesem Event, da kommen wir ja dann gleich noch ausführlich zu, hatte ich meine Probleme. Da kommen wir gleich noch dazu, ganz genau. Dann gibt es ein Update für die Fight Night 36 am 15.02. in Brasilien. Mhm. Eric Silva trifft auf Takenori Sato. Eric Silva, das war der Typ, der zuletzt so schwer K.O. ging in Brasilien gegen diesen Südkoreaner, war das, glaube ich. Kannst du dich erinnern? Es war ein abgedrehter Fight. Silva hatte das Ding eigentlich relativ klar im Griff und dann kam dieser Asiate da angeflogen mit so einem Schlag aus dem Nichts. Macht's klingelingeling? Wie hieß denn der Typ? Kim Dong-Hun oder so. Kim Jong-un? Ja, Kim Jong-un. Den möchte ich ja mal im Oktagon sehen, den alten Wichser. Der saß da drinnen mit so einer Rakete. Und Felipe Arantes trifft auf Máximo Blanco. Also den Felipe Arantes, da kann ich dir überhaupt nichts zu dem sagen. Mhm. Aber Máximo Blanco ist natürlich bekannt, würde ich fast schon sagen. Mhm. Und muss allerdings auch jetzt von der Niederlage sich wieder ein bisschen etablieren. Ja, im Endeffekt sieht's für ihn aktuell nicht allzu gut aus. Aha. Wenn man jetzt den letzten Strikeforce-Kampf von ihm mit dazu rechnet, hat er 3 seiner letzten 4 Kämpfe verloren. Nur gegen Sam Cecilia gewonnen. Und bin gespannt. Es ist mit Sicherheit interessant, was mit Máximo passiert, sollte er verlieren. Ich will jetzt nicht immer gleich anfangen mit, ja, dann ist Feierabend, weil dadurch, dass die UFC ja so viele Events für 2014 plant, brauchen sie auch Kämpfer. Und ich denke mal, dass diese 3 Niederlagen in Folgegeschichte nicht zwangsläufig immer gleich dann auch der Fall ist. Also dass sie dann sagen, ja, hier, der muss jetzt gehen. Das möchte ich jetzt mal in Frage stellen, ob das weiterhin so ist. Mhm. Haben wir das? Was haben wir sonst noch? UFC 170 habe ich noch ein Update. Was gibt's da Neues? Ach genau, leider findet der Melendez gegen Nurmagomedov-Kampf nicht statt. Du kannst dich erinnern, habe ich das letzte Mal davon erzählt und habe gesagt, dass das Ganze aber noch nicht bestätigt ist. Bei 170, ne? Richtig, findet nicht statt. Das hat Dana White bekannt gegeben. Der Manager von Nurmagomedov hat gesagt, er weiß überhaupt nicht, warum es diesen Kampf nicht gibt, weil Khabib will eigentlich diesen Kampf. Er möchte sowieso gegen jeden kämpfen und relativ zeitnah. Und so kommt er mir auch vor, ja? Ja, Wunschgegner wäre jetzt Nate Diaz. Und mal gucken, was sich da dann ergibt. Und das Melendez Camp hat sich zu der ganzen Sache gar nicht geäußert. Kann sein, dass sie sich einfach denken, ach, leck mich. Oder vielleicht ging es auch von ihnen aus, aber das ist reine Spekulation. Und Eric Koch geht ins Lightweight, früher war im Featherweight, und trifft bei UFC 170 auf Raffaello Oliveira. Das ist ein interessanter Kampf. Ganz kurz vielleicht noch was zur Melendez-Nurmagomedov-Sache. Auch hier gibt's ein Gerücht. Und zwar möchte die UFC ja schon relativ lange den russischen Markt erobern. Und Nurmagomedov ist zwar Dagestani, aber das ist schon relativ nah dran an Russland. Und es gibt da wohl Gerüchte, dass Nurmagomedov gegen Melendez vielleicht in Russland stattfinden könnte. Okay. Aber wie gesagt, das sind reine Spekulationen, muss man an dieser Stelle sagen. Naja, dieser Event, der ist aber, naja, da steht ja noch richtig in den Sternen, also wird sich das nochmal richtig nach hinten verschieben? Ja, das ist die Frage. Ich meine, das Ultimate Fighter China Finale kam jetzt auch aus dem Nichts. Das ist am 1.3. Also man wusste, dass es eins gibt, aber die Card hat sich innerhalb von 2 Tagen zusammengesetzt, gefühlt jedenfalls. Aber der Joe Silver, der dreht doch auch im Moment am Rad, oder? Ja. Kurze und knackige Antwort. Jetzt hab ich noch 2 Fights für dich für 171. 171. Einer ist für mich. Ne, ich glaube, ein Kampf, da haben wir wieder schon so ein richtig schönes. Was ist das Main Event nochmal? Von 171? Ja. John Jones gegen Clover. Nein, Quatsch. Johnny Hendricks gegen Robbie Lawler. Ach ja. Ja, und zwar trifft Juliana Pena, das ist die, die Ultimate Fighter gewonnen hat im Dezember, auf Jessica Andrade. Andrade, die ist ja eine für dich, ne? Nein, ich bin Juliana Pena-Fan. Ich auch, nicht. Ja, siehst du, dann sind wir da ja uns nicht einer Meinung. Nee, die mag ich nicht so. Gut, und letztes Mal hast du ihn noch erwähnt, MMA-Rick-Story trifft auf einen unserer Freunde. He's back. Oh. Kelvin Gastelum. Ja, am 15.3. Gegen Rick Story. Ist er wieder gesund, ja? Ist er wieder gesund, und das ist natürlich aber eine Ansage. Also gegen Rick Story, es ist schon, ja. Da wollen sie ihn mal prüfen. Hat der denn auch dann auf seiner Buchse MMA-Radio draufstehen? Rick Story? Ja. Nee, weil der folgt uns ja nicht mehr auf Twitter. Dummes Schwein. Aber dafür vielleicht Kelvin Gastelum bald. Mit Sicherheit. Ich glaube sogar, dass Kelvin Gastelum mal hier vorbeischaut. Mhm. Muss man an der Stelle mal sagen. Ich habe es gerade eben schon angedeutet, dieses Ultimate Fighter China Finale hat sich im Endeffekt in 2 Tagen zusammengesetzt, findet am 1.3. statt. Und der Main Event ist aus meiner Sicht sehr gewagt. John Haraway gegen Dong Yun Kim. Das Einzige, was ich dir sagen kann, ist, dass dieser Kampf bereits vor über 3 Jahren mal geplant war. Aha. Bei UFC 120. Kim musste dann wegen einer Verletzung absagen. Und Hathaway gewann zuletzt 3 Kämpfe in Folge. Sein letzter Kampf fand im September 2012 statt. Das habe ich jetzt hier bei Wikipedia abgelesen. Mhm. Und mehr weiß ich über diesen Main Event auch nicht. Ja. Weitere Kämpfe sind Katsuki Tokudome gegen Yu Shulnam. Ja. Hatsu Hiyoki gegen Ivan Menjewa. Das wiederum ist ein interessanter Kampf. Ivan Menjewa, den kennt man natürlich noch aus so Kämpfen wie gegen, also zuletzt gegen Ryan Faber, ist gar nicht mehr so lange her. Und hat aber auch seinen letzten Kampf verloren, wenn ich jetzt, das muss ich mal selber nachgucken, wenn ich mich nicht täusche. Ich guck mal ganz kurz. Ich glaube, jetzt zweimal hintereinander verloren. Einmal gegen Faber, genau, und einmal gegen Wilson Reis. Mhm. Oder der wird bestimmt anders ausgesprochen, ist ja ein Brasilianer, aber wir nennen den jetzt einfach mal so. Und sein Gegner, Hatsu Hiyoki, der ist mir auch schon mal untergekommen. Ich muss nur mal gucken, ob er dir auch schon mal untergekommen ist und du dich nur nicht mehr dran erinnern kannst. Mhm. Bei der Condit gegen Campman 2 Card war er mit dabei. Aber Hiyoki hat seine letzten 3 Kämpfe alle verloren. Okay. Ist also eine dumme Sau. Außerdem trifft John Jordan auf meinen geliebten Matt Mitrione. Das wird auch eine ganz merkwürdige Veranstaltung werden, glaube ich. John Jordan ist ja auch so ein unförmiger Charakter. Der sieht so ein Birnhitler. Ist ein Birnhitler im Endeffekt, genau. Obwohl der Titel eigentlich mir zukommt, finde ich, zu Recht auch. Matt Mitrione kam von dieser relativ erschütternden Niederlage gegen, ach, wie hieß er denn jetzt nochmal, Brandon Sharp, genau, da kam der dann zurück. Also das ist auch nochmal so ein Kampf, der mich aber interessiert, einfach John Jordan, Matt Mitrione, interessiert mich wegen Matt Mitrione, muss man dazu sagen. Gut, das sind so. Gibt es denn nichts zu Fight Pass? Das sind so alle Neuigkeiten, die ich jetzt erstmal habe, Chris. Immer mit nächsten der Ruhe. Fight Pass? Immer mit der Ruhe. Jetzt kommen wir zu UFN 34. Mhm. Fight Night 34 in Singapur. Ja. Und jetzt kommen wir auch zum Fight Pass. Zum allerersten Mal findet eine Veranstaltung also nur via Fight Pass statt, nicht bei Fox oder sonst irgendwo. Und das Problem für uns Deutsche war dann relativ schnell ersichtlich. Die Prelims sind for free. Die Fight Night an sich ist nicht for free. Die kostet, wenn du es über dein Apple-Device dir da holst, 6 Euro. Wenn du es über UFC.tv machst, kostet es, glaube ich, 8,99. Das wird wahrscheinlich dann auch so um die 6 Euro sein. Das sind dann Dollar 8,99. Und das war relativ überraschend, weil das wusste man natürlich im Vorfeld nicht. Mhm. Vor allem, weil es ja hieß, dass der Fight Pass bis März for free ist zum Testen. Eben, ja. Was natürlich dann auch irgendwo ein bisschen bescheuert ist, dass sie dann in anderen Ländern plötzlich 6 Euro dafür wollen, obwohl wir alle es gewohnt sind, nicht zu bezahlen. Ja. Nun sage ich mal, prinzipiell sind mir diese 6 Euro wirklich fast jedes UFC-Event wert, aber diese 4 Kämpfe auf der Maincard sind mir bei Weitem keine 6 Euro wert. Jetzt aber zur eigentlichen Geschichte, die ich kurz erzählen wollte, weil viele wollen natürlich wissen, wie geht's jetzt weiter hier für uns in Deutschland. Es ist so, dass frühestens im März diese Fight Pass-Geschichte nach Europa kommen wird. Und hier kann aber auch noch später werden, oder wie? Kann auch später werden. Und hier ist wirklich erstmal Europa zu erwähnen. Das bedeutet natürlich nicht zwangsläufig, dass ganz Europa diesen Fight Pass dann buchen kann. Kann auch gut sein, dass sich das erstmal nur auf so Länder wie England, Schweden, oder so bezieht und Deutschland. Sagen wir, es ist die relevanten Länder. Möglich. Also ausschließen möchte ich das nicht. Sprich, für uns deutsche Fans gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder man scheißt einfach auf diese Events und ganz ehrlich, wenn man Fight Night 34 nicht gesehen hat, auch als Hardcore-MMA-Fan, ist es überhaupt nicht schlimm. Weil es ist eine Card ohne Aussage, ohne. Ja. Also man muss da nichts gesehen haben, man kann sich die Ergebnisse durchlesen und alles andere ist für... Ja, aber das kann es doch nicht sein. Doch, das kann schon sein, weil die UFC, glaube ich, also die UFC will dir in erster Linie was verkaufen, deswegen wollen sie dir klar machen, dass diese Fight Night ganz wichtig ist und du möglichst diese Abos abschließt auf UFC.tv. Deswegen machen sie dir einen vor, hier der Kampf zwischen Seferdin und Lim, der ist so wichtig, du musst dir diesen Fight Pass holen oder nur diese Main Card. Aber im Endeffekt ist es natürlich Bullshit. Es ja. ist halt einfach eine Card, die dafür da ist, in Singapur Fuß zu fassen, in Asien Fuß zu fassen. Es ist für Singapur eine Card, nicht für dich in Deutschland. Es ist einfach nur eine lokale Angelegenheit. Und deswegen sage ich, selbst ein Hardcore-MMA-Fan macht, das ist völlig unrelevant, ob er dieses Event sieht. Weil wenn du davon ausgehst, dass du alle möglichen MMA-Events sehen musst, die irgendwann mal relevant sein könnten für einen UFC-Titelkampf oder so, ja, dann kommst du nicht mehr zur Ruhe. Dann musst du ja auch die ganzen kleineren Ligen verfolgen. Weil da könnte ja auch sein, sie holen mal jemanden, der dann 3-4 Kämpfe in der UFC hat und plötzlich im Main-Event steht. Also ich finde, man muss hier nicht unbedingt diese 6 Euro bezahlen, um nichts zu verpassen. Ist jetzt nur diese Exclusive Fight Pass Sachen in Deutschland kostenpflichtig? Das müssen wir jetzt einfach mal abwarten. Mhm. Sag ich mal ganz klipp und klar. So. Ich spreche jetzt ganz klar vom 25. Januar. Benson Henderson gegen Josh Thompson. Das ist doch, wenn ich weiß, UFC und Fox ist das. Ja. Ja, wie gesagt, jetzt warte einfach mal ab. Die nächste Geschichte ist ja nicht Exclusive Fight Pass. Das ist ja wieder auf Fox Sports One dann, Rockhold gegen Philipp Hu. Und da müssen wir einfach mal abwarten, wie sich das dann gestaltet auf der UFC-App. Die Frage ist halt, es gibt mit Sicherheit Cards, da bin ich gerne bereit, die 6 Euro zu bezahlen. Wie hier zum Beispiel die Fight Night da am 15. Januar. Da sage ich mir, okay, hier, also das ist die Rockhold-Philipp Hu-Geschichte und Co-Main Event ist Larkin gegen Tavares und Dillashaw gegen Easton und Romero gegen Bronson und so. Ja, aber wenn... Da bin ich... Ja, dumm und dämlich dann. Nein, du zahlst dich nicht dumm und dämlich. Wenn du 3 Events im Monat hast, 4 mit Pay-Per-View? Nee, die Pay-Per-Views kann ich mir nicht vorstellen, dass die nochmal extra zu bezahlen sind, weil du kannst ja auch jetzt noch UFC 168 angucken. Das hätten sie ja mit Sicherheit dann schon geändert. Mhm. Also das wird sich halt jetzt einfach zeigen. Also das haben wir ja auch gesagt, als ich von dem Fight Pass das erste Mal gesprochen habe. Da hast du ja sofort richtigerweise gefragt, ja, aber wie ist das jetzt, wenn ich die Geschichte hier in Deutschland gucken will? Und da habe ich ja auch gesagt, es ist natürlich halt nicht der Markt. Deswegen kannst du es hier, also du kannst, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, 168 weiterhin gucken. Du kannst natürlich jetzt hier, kriegst du schwierig Infos, wie sich das hier in Deutschland weiterentwickeln wird. Also zum Beispiel in Belgien, wo Seferdin herkommt, da konnte man es umsonst gucken. Also das ist, ich kann jetzt hier nur so viel sagen, dass für März der Fight Pass in Europa geplant ist. Ja. Unter Umständen klappt das, vielleicht auch nicht. Definitiv diese Exclusive Fight Nights Events, die musst du bis dahin für 6,99 dir shoppen. Dollar. Mit $6.99. Live kostet es dann, glaube ich, $8.99, aber weiß ich nicht hundertprozentig. Dann die UFC und Fox Geschichte, das ist ja auch nicht exklusiv auf Fight Pass. Das nächste Event, das exklusiv auf Fight Pass ist, wenn ich richtig sehe, die Geschichte Mishida gegen Musashi. Ja, geil, aber leider. Ja, natürlich. Deswegen, pass auf, deswegen sage ich ja, wenn dir eine Card gefällt, dann wirst du ja mit Sicherheit mir zustimmen, dass dir $7 nicht zu viel erscheinen für eine geile Fightcard. Nö. Für eine, die dir erstmal sowieso nicht zusagt, dann scheiß einfach drauf. Ja. Es ist wirklich so, Mishida gegen Musashi, gebe ich dir recht, ist richtungsweisend, aber so eine Singapur-Geschichte, da, also die 7 Euro kannst du dir wirklich sparen oder $7. Das ist wirklich nicht zwangsläufig ein Must-See oder so. Es gibt bestimmt Events, die du sehen willst, aber das gehört nicht dazu. Und wir denken jetzt einfach mal positiv und gehen davon aus, alles, was nicht Exclusive Fight Pass ist, ist weiterhin for free. Wir werden es spätestens dann am Mittwoch in einer Woche erleben. Mhm. Bei Rockhold gegen Philipp Hu. So. Und wenn es dann so ist, gibt es halt nur zwei Möglichkeiten. Entweder du zahlst die 6-7 Euro für ein Event, oder du hast Pech gehabt. Ja. So einfach ist es dann. und muss natürlich auf den Fight Pass hoffen, dass der relativ zeitnah hier in Deutschland auch angeboten wird zu einem akzeptablen Preis. Aber wir haben ja schon gesagt, 8, 9 Euro, das passt schon. Mhm. Aber warten wir einfach mal ab. Mhm. Ja, dann kommen wir eigentlich schon zur Fight Night an sich. Also sobald ich da natürlich irgendwas mitbekomme, werde ich es dir erzählen, Chris. Aber das ist natürlich auch schwierig, ne? Die lassen jetzt so einen schlummernden Markt wie den Deutschen meinetwegen links liegen. Und wenn dann irgendwie im März der Fight Pass kommt und uns jetzt Januar, Februar, sage ich jetzt mal, aushungern lässt, gar nichts mehr sehen lässt, dann wird es auch schwer, dann wieder so ein Ding in Deutschland zu etablieren. Nein, das glaube ich nicht. Die Leute, die jetzt in Deutschland gucken, ich bin mir sicher, dass der Großteil entweder sich anderweitig diesen Pay-Per-View beschafft, kann man ja auch mal, man kann ja jetzt hier nicht so tun, als ob es nicht Piracy gibt. Also entweder sie suchen sich da einen anderen Weg, wie sie sich das angucken können, oder sie zahlen halt die 7 Euro Dollar oder was auch immer das dann hier kostet pro Event. Also ja, ich tendiere dazu, einfach zu selektieren. Ich gehe davon aus, alles, was nicht exclusive Fight Pass ist, ist weiterhin for free. Und dann muss ich halt gucken, welche Fight Night mir diese 7 Dollar wert sind und welche nicht. Mhm. Und sollte es sich da irgendwas ändern, das ist jetzt Learning by Doing fast schon. Also wir müssen einfach mal abwarten, die nächste Fight Night kommt ja und dann sehen wir, was Sache ist. Und ja, also ich denke mal, die werden definitiv nicht umsonst sein. Das werden wir, also das klingt ja fast schon so, als ob du es wüsstest, wenn du sagst definitiv. Und nee, also ich kann es mir nicht vorstellen, warum man da Excuses machen sollte. Es wird sich herausstellen. Ja, das wird sich herausstellen, mit Sicherheit, ja. Anders kann man es nicht sagen. Mhm. Also was interessant ist, ist, dass es bei der App mittlerweile diesen Zusatz gibt, mit diesem for recent use only. Mhm. Diese Geschichte da, ja? Subject to blackout restrictions und so weiter und so fort. Diesen Zusatz, diesen Disclaimer gab es früher nicht, was auch immer das zu bedeuten hat. Deswegen sage ich, abwarten. Bevor wir uns da aufregen, abwarten. Aber sie haben, was wir ja vermutet haben. Und ich sage dir noch was, ganz klipp und klar. Es besteht natürlich auch in Deutschland die Möglichkeit, zu zahlen. Wie drücke ich das jetzt am besten aus? Man muss ja nicht jedes Event gleichzeitig gucken. Mhm. Und die Vorstellung, dass ich 5, 6 Leute MMA-Radio nennen und sich selber das gleiche Passwort durch Zufall gemerkt haben, die Möglichkeit besteht ja auch. Mhm. Wenn du verstehst, was man damit sagt. Was nicht heißt, dass ich hier damit aufrufen will, dass man für dieses Event nicht in voller Gänze bezahlen soll. Denn ihr wisst ja, die Accounts sind nicht übertragbar. Mhm. Gut, das jetzt aber wahr. Zur Fight Night 34. Dann könnte man natürlich auch gar nicht zum Beispiel klüngeln. Nee, das ginge nicht, dass man zum Beispiel sagt, dass man so 3, 4, 5 Leute sich so einen Account praktisch teilen. Das geht nicht. Also, das ginge nicht, nein. Das ginge auf keinen Fall. Technisch, muss man ganz ehrlich sagen, technisch ist es natürlich absolut möglich, nee, aber... Es ist, also pass auf. Wir müssen sagen, ethisch ist es nicht rechtens. Du kannst natürlich nicht zu zweit gleichzeitig auf gucken. Einem Account da rumlümmern. Ja. Ja. Aber ich meine, mal ganz ehrlich jetzt, diese 7 Dollar, es ist nun wirklich nicht teuer. Ich erinnere nur daran, 168 hat in den USA 60 Dollar gekostet. Ja. Und das Ding geht weg wie warme Semmeln und wir regen uns hier schon wieder auf wegen 6 Euro. Ich meine, klar, für diese Fight Night 34 Geschichte, da gebe ich jedem recht, der sagt, das zahle ich dafür nicht. Aber wenn du bei so einer UFC und Fox 10 Card, wenn dir das keine 7 Dollar wert ist oder 6 Euro oder weißt du, Kuckuck, ja, komm, also brauchen wir jetzt hier uns nicht drüber streiten. Nein, nur was ich müsste mir dann eine PayPal-Account machen. Abwarten, ob das ist auch noch so eine Sache. Weil ich ja keine Kreditkarte habe. Nein, du kannst halt über einen iTunes-Store das Ganze laufen lassen. Wenn du auf der App In-App-Purchase machst, auf der UFC-App, dann läuft das über einen iTunes-Store. Okay. Wenn du aber so wie ich alle Passwörter vergessen hast, dann geht's nicht. Mhm. Egal. Kommen wir jetzt zu den Bonis für die 34. Fight Night. Fight of the Night. Saffredine gegen Lim. Wenig überraschend. Submission of the Night. Russell Doane und Knockout of the Night Max Holloway. Alle bekommen $50,000 und dürfen direkt immer los. Fangen wir vorne an. Tarek Seferdin gegen Hui Lim. Ja! Chris, du bist ja völlig aus dem Häuschen gewesen. Hm? Ja, große Vorschluss, Lorbeeren vom Tarek Safadine, Safordon. Wusstest du eigentlich, dass der libanesische Mutti hat? Hab ich mir fast schon gedacht bei Tarek. Und einen algerischen Vater. Nee, halt, das war Ariel Helwani. Was? Ariel Helwani hat eine libanesische Mutter und einen ägyptischen Vater. Aus Alexandria kommt sein Papa. Toll. Aber Safadine hat eine libanesische Mutter. Mhm. Das ist mal eine News, hä? Das ist mal eine Bomben-News, ja, definitiv. Du hast ja gesagt, kurz vor dem Event, du schwenkst langsam zu Lim rüber, ne? Ja, genau, auf Twitter habe ich das geschrieben. Ich schwanke langsam zu Lim und kann das auch begründen, weil dieser Typ wirkt wirklich wie so ein Warrior. Da trifft das mal zu. Nicht wie bei das kannst du mal vorwegnehmen. Nach diesen 5 Runden, dieser Hyung-Gyu Lim, ist das ein Japaner? Nee, das ist ein Südkoreaner. Südkoreaner. Der kam ja wie so ein Kamikaze-Fight darüber. Diese Schreie, das war ja der Wahnsinn, oder? Da hat er schon fast, das Bein war schon fast ab. Diese ewigen Kicks von Tarek, die waren heftig. Und dann humpelt er dann noch in der 5. Runde rum. Ja! Macht er da noch so einen Kampfschrei. Diese Schreie, die schneiden wir ja immer raus. Ich sehe gerade, Abella Anderson ist jetzt online, Leute. Also wer mal mit Abella Anderson live chatten will, die ist jetzt online. Live chatten vor allen Dingen. Ja. Ach so, wir sind ja gar nicht live. Gut, nee, vor allen Dingen will man auch mit der chatten, ne? Ach, Chris. Wo? Mhm. Das ist, was du schon wieder denkst. Ja, Ricky. Erste Runde, würde ich sagen, war eine Schnarchnasenrunde. Die allerdings Lim gewonnen hat. Mhm. Die allerdings Lim gewonnen hat. Ja, richtig. Ja. Dann war es aber auch schon vorbei mit der Freude. Ja, dann hat Seferdin einfach sich diesen Herrn Lim sehr, sehr gut ausgeguckt, würde ich mal sagen. Kann man sagen, ja. Aber man hat aber auch in den ersten anderthalb Runden gesehen, dass Lim unbedingt was zeigen will, ne? Vor der Crowd. Hast du das gemerkt? Ja, aber ich glaube, das ist auch sein Kampfstil. Hat man ja auch gegen Pascal Kraus gesehen. Ich glaube, der kann nur wie ein Geisteskranker nach vorne gehen. Es scheint so, ja, es scheint so. Das ist auch gut, das wollen wir auch sehen. Einerseits wollen wir es sehen, andererseits er läuft natürlich dann immer wieder Gefahr, ins offene Messer zu laufen. Ja. Das ist das Problem. Ja, also der Key to the Victory von Seferdin, das war ja eigentlich diese Leg Kicks, oder? Ja, die waren Wahnsinn. Ja, die waren Wahnsinn. Und er hat auch gesagt, der gute Lim, dass er zwischen der 3. und 4. Runde eigentlich aufgeben wollte. Und seine Ecke. Hat er gesagt. Und seine Ecke hat ihn praktisch dann motiviert, weiterzumachen. Ach, guck mal, ich hätte es anders interpretiert, dass die Ecke sagt, Junge, ist doch gut, lass es sein. Nee, ich mach weiter. So kam es auf mich rüber. Nee, es war so, dass er wollte aufhören. Ja, hat aber auch dann schlussendlich keinen Sinn gemacht. Man muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass Tarek einfach ihn hätte finishen müssen. In der 4. Runde war er kurz vorm Ausnocken. Dann ging es ja lange ins Ground Game, ne? Ja, das war völlig unverständlich, warum Tarek Seferdin da nicht das Ding also im Stehen halten wollte. Ja, genau. Also das habe ich auch nicht verstanden. Er selber übrigens auch nicht, hat er auch in dem Interview danach gesagt. Ich hab mir das angeguckt und er war ja immer in der Top-Position. Also Lim... Ihm war das mit Sicherheit in Anführungsstrichen recht, dass es ja erstmal auf die Matte geht, aber Tarek hat da auch keine Anstände gemacht, sich wegzurollen und wieder die Geschichte auf die Beine zu bringen. Nein, er hat das wirklich auf dem Boden, wollte da weiter rumwresteln. Vielleicht wollte er sich auch ein bisschen ausruhen. Schien aber nicht so, oder? Nee, er hat gesagt, er wusste selber nicht, warum er mit dem auf den Boden runtergegangen ist. Und er würde das definitiv jetzt anders machen. Aber in dem Moment erschien es ihm irgendwie als probates Mittel, jetzt hier den Kampf zu beenden. Aber wie gesagt, ich kann es auch überhaupt nicht nachvollziehen. Er hätte das ganze Ding einfach nur in der Standing Position halten müssen und dann immer wieder diese Leg Kicks zeigen. Dann wäre da Feierabend gewesen, glaube ich auch. Und in der 4. Runde war es ja soweit, durch diese ewigen zermürbenden Leg Kicks von Seferdin, dass Lim fast gar nicht mehr von sich aus stehen konnte. Hast du das gesehen? Ja, ja, das war schon übel, ja. Also das zeigt aber natürlich auch so ein kleines Problem, was dieser Hui Lim offensichtlich hat. Denn dass Seferdin Legkicks drauf hat, also das ist jetzt nicht unbedingt eine wahnsinnige Überraschung gewesen. Okay. Und du fängst dir halt einen, spätestens dann solltest du dich daran erinnert haben, dass er mal irgendwas war mit Tarek Seferdin. Und der stand ja einfach immer da und hat diese Legkicks gefressen. Dass das mal irgendwann wehtut, das konnte man sich schon denken. Gibt es da irgendwelche News, was da los ist? Nö, habe ich nichts. Das fließt doch im Arsch, oder? Vermutlich, aber ich habe halt nichts gehört. Also da kann ich nichts zu sagen. Auch keine Medical Suspensions oder irgendwie sowas. Das ist ja da ein bisschen anders, weil ja da die UFC das Event komplett selber in eigener Regie führt. Also da ist ja keine Commission jetzt wie in Las Vegas am Start, sondern das ist komplett UFC. Okay. Ja. Okay. Nee, also komm mal gleich nochmal dazu. Dass Seferdin ihn einfach hätte finishen müssen, unbedingt. Und der Wahnsinn in der fünften Runde war ja so 15 Sekunden vor Schluss, hat eben Lim mal wieder einen seiner Kamikaze-Schreie rausgelassen und nochmal was abgefeuert. Das war der Wahnsinn. Ja, ich habe jetzt gedacht, der haut einen K.O. Ja, Seferdin hat auch gesagt, hat so ein bisschen Watte von Augen gehabt da. Und er war zwar bei klarem Verstand soweit, aber war schon so ein bisschen dizzy halt. Und wenn der Kampf jetzt noch eine Minute länger gegangen wäre, dann weiß er nicht, ob er das ganze Ding noch so über die Bühne gebracht hätte. Oh, aber sehr ehrlich. Ja, war er sehr ehrlich, aber er hat auch gleichzeitig gesagt, naja, es geht halt einfach nur 5 Minuten, diese letzte Runde, und deswegen habe ich das Ding halt gewonnen. Ja, aber ich bin schlussendlich enttäuscht von Seferdin. Absolut. Der enttäuscht? Man muss auch sagen, Lim hat ja nichts gemacht. Ja, ich fand Tarek Seferdin schon sehr technisch sehr, sehr stark. Also in der vierten und fünften Runde, da ist er ja die ganze Zeit, hat er sehr taktisch, hat er das großartig gemacht. Wenn du darauf geachtet hast, er hat Lim immer so gestellt, dass sein kaputtes Bein sein Standbein war. Mhm. Hast du es gesehen? Ja, ich hab's gesehen. Das hat er natürlich mega smart gemacht, aber da musste auch der Finish kommen. Ja, gut, kann man so und so sehen. Also, wie gesagt, ich fand die Performance von ihm stark. Man muss natürlich sehen, er hat seit einem Jahr keinen Kampf mehr gehabt. Es ist sein UFC-Debüt. Es ist in Singapur. Das ist natürlich dann auch nochmal eine Geschichte, die deinen Körper zusätzlich stresst. Eben wegen der langen Reise und dem Jetlag und die ganze Geschichte. Ich glaube, das geht nicht ganz spurlos an einem vorüber. Also unterm Strich, ohne das jetzt als Benefit zu geben, sondern wirklich unterm Strich, finde ich, hat Tarek Seferdin hier eine sehr, sehr gute Leistung abgeliefert und einen okayen Gegner besiegt. Ja, also Seferdin ist für mich zu Recht einer der Top 10 Welterweights, Entschuldigung. Und Lim, ja, das ist für mich jetzt das bleibt mal abzuwarten, sage ich jetzt mal, was sich da mit dem weiter ergibt. Also für mich ist das keiner, der an den Top 10 oder so kratzt oder irgendwas, sondern da ist noch viel Luft nach oben. Mhm. Also der wirkt noch sehr ungestüm. Aber Seferdin, der kann jetzt, denke ich mal, die nächstgrößere Aufgabe angehen. Das Problem ist halt für ihn... Was wäre denn die nächstgrößere? Das ist das Problem, weil es ist natürlich viel weggebuckt. Hendricks, Condit, Lawler, McDonald, Ellenberger macht Sinn. Gegen den sollte er ja eigentlich kämpfen. Und Ellenberger hat sich ja dann verletzt. Jake Ellenberger gegen Seferdin würde ich mir schon ganz gern angucken. Und ich glaube auch für Jake Ellenberger wäre das eine gute Chance zu beweisen, was er wirklich drauf hat nach seiner Rory McDonald-Niederlage. Und ansonsten, Meyer ist weg, Shields ist weg, Matt Brown, der braucht aber noch ein bisschen, Campman könnte man noch sagen, ja, also die zwei kommen mir so in den Kopf, Ellenberger, Campman, das wären jetzt zwei Gegner für Seferdin, Lombard, aber der hat, glaube ich, auch schon wieder einen Kampf, nee, ich bleibe bei Ellenberger oder Campman, das würde für Seferdin jetzt Sinn machen, Tendenz für mich eher zu Ellenberger. Würde ich ganz gut finden. Ich bin gespannt, wie es mit Seferdin. Er war natürlich eine souveräne Performance, aber da muss der Finish kommen. Ja. Wenn er den Finish da im Doghouse, dann entsteht ein Hype um den Jungen. Naja, das so weit will jetzt nicht gehen. Na, also nun bleib mal ganz ruhig. Also so weit will ich jetzt nicht gehen, Christen. Ist das niedlich. Du guckst doch schon wieder Abella Anderson. Nee. Ja, du bist doch eine alte Drecksfotze. Tatsuya Kawajiri gegen Sean Soriano. Na, guck mal an. Endet ein bisschen eigentümlich, muss ich mal sagen. Also ist selten, dass so ein Fighter abklopft und der Referee sich einfach denkt, nö, der, da geht noch was. Das schaffst du, Junge. Junge, nicht weiter. Ja, so war's doch. Ich war weg. Der war komplett weg, der Junge. Das ist für mich, darauf wollte ich jetzt nämlich nochmal zu sprechen kommen, dass die UFC ja hier die Referees und alles selber stellt. Also sie suchen die Referees aus. Mhm. Und wäre jetzt gar nicht so besonders, wenn Dana White sich nicht immer wieder über Referees und Punktrichter auskotzen würde. Hier suchen sie selber die Referees aus und stellen dann so einen dummen Drecksack wie den Percival dahin, der im Vorfeld dieser Card, also oder auf dieser Card bei vorangegangenen Kämpfen einmal 2 Punkte abgezogen hat wegen 12-6 Elbows, was völlig bescheuert ist. Also und jetzt dann hier diese Geschichte, dass das Soriano austappt und der liegt direkt daneben und guckt dahin und macht halt nichts. Das habe ich noch nie gesehen, sowas. Das ist wie dieser Elfmeter, den ich bei FIFA neulich da gehalten habe. Mit dem Fuß und der trotzdem noch rein. Der Ball kullert rein. Ja. Das war gegen mich. Ach, gegen dich war das. Wie ging das nochmal aus? 5 oder 6-1 oder 7-1. Auf jeden Fall irgendwas oder 0. Ich habe nicht gewonnen. Das kann ich versprechen. Also das ja, war... Also das war ja eine Rear Naked Choke dann, ne? Ja. Aber ja, man muss auch grundsätzlich sagen, dieser Kawajiri, der war schon geil. Der ist auch super. Der ist auch super. Der ist, das ist auf jeden Fall jemand, den muss man im Auge behalten. Aber das ist jetzt auch nichts Neues. Also auf den haben sich ja alle gefreut, außer die, wie wir jetzt, die den nicht so kannten. Hm. Alle haben gesagt, das ist der stark, der Junge. Und wer ist denn der eigentlich? Der ist schon lange dabei. Wer ist denn der? 78 geboren, dann ist der 34, 35 ist der. Also der ist schon wirklich lange dabei und war auch bei Pride ziemlich erfolgreich und bei Dream und so weiter und so fort. Und jetzt endlich in der UFC. Und er will ja auch gleich einen Titelkampf. Er hat gesagt, hier... Ja, ja, tolles Interview. Ja, das hast du im Vorfeld jetzt hier unseres Podcasts nochmal zu hören bekommen. Sehr schön. Wie er da sich einfach mal auf Englisch zur aktuellen Situation... Naja, auf Englisch. Aber es war wirklich schon... ist der gerankt? Nee, der ist nicht gerankt. Der ist nicht in den Top 15? Doch, der ist in den Top... der ist auf 14 ist der jetzt. Okay, bei UFC ist er sein noch nicht. Aber I want a title fight! So in der Art hat er das gesagt. Ja. gegen Jose Aldo. Gut, das ist jetzt ein bisschen abwegig. Aber weißt du, welcher Kampf mir sofort in den Kopf kam? Nachdem der Kampf beendet war. Pff, nee. Mr. Roundhouse Kick. Dennis Siver? Ja. Jo. Das macht das Sinn. Dennis Siver gegen Kawajiri. Das würde ich mir gerne angucken. Number 7 ranked. Ja. Das wäre aber eine harte Nuss für beide. Ja, klar, aber für Dennis Siver wäre es ein Ausrufezeichen, wenn er ihn besiegt. Und andersrum, Kawajiri könnte damit einen großen Sprung nach vorne machen und nochmal untermauern, dass er. Also, Jose Aldo will. Dann wird er auch nach einem Sieg gegen Siver wahrscheinlich nicht gleich bekommen. Aber. Ja, warum nicht? Ich würde den Kampf gut finden und zeitlich passt es. Siva hat am 28. erst gekämpft. Also, weißt du, die sind relativ nah beieinander. Wenn die sich jetzt darauf einigen können, im März zu kämpfen, warum nicht? Würde ich gut finden oder im April. Hm? Ja, aber ja, gegen Soriano, der Kampf, der hat für mich jetzt keine Aussagekraft, wenn ich ehrlich bin. Nee. So, sollen wir zum nächsten gleich durchmarschieren? Kiichi Kunimoto gegen Luis Dutra. Das war aber auch ein tränenreicher Fight, oder? Da war der Dutra am Ende dann bedient, muss man sagen. Ja, also am Anfang, also die Szene war, das ist ja eigentlich auch nur die einzige prägende Szene in diesem Fight gewesen. War das schon in der ersten Runde? Ja. Da hatte der Luis Dutra dem Kiichi am Käfig ähnlich wie man es bei 168 mit Trevor Brown gesehen hat, ne? Travis ja. Brown. Und wer war der Gegner? Josh Barnett. Thompson. Barnett. Josh Barnett war's. Und da gab's ja auch diesen, ich nenne ihn ja mal ganz gerne, den alten Nussknacker, mit dem Ellenbogen auf der Rübe. Und ich habe genau dasselbe gesehen in Echtzeit, aber dann hat man gesehen, er hat schon hinten ans Hinterstübchen geklopft, ne? Ja, ordentlich, ja. Das geht nicht, habe ich jetzt auch gelernt. Ja, das macht man so nicht. Und ja, er wurde daraufhin natürlich auch disqualifiziert. Er wurde bislang noch nicht suspendiert. Also die UFC hat sich da noch nicht irgendwie geäußert. Aber das ist halt auch, das ist so doof. Jetzt hast du so einen Kampf, Kunimoto gegen Dutra. Eigentlich würde ich mal sagen, ist das so ein kleines Zubrot. Also das ist jetzt auch wieder nicht groß wichtig für die komplette UFC oder so, wie der Kampf ausgeht. Aber dann bricht dir das halt weg durch so einen Quatsch. Also das finde ich dann immer echt noch, also das kotzt einen schon ein bisschen an. Ja, klar. So. Und bei Kyung Ho-Rang gegen Shunichi Shimizu. Gab es ja auch so eine komische Geschichte. Da war ja auch, das war doch die Geschichte mit den 2 Punkten Abzug. Das war die Geschichte mit den 2 Punkten Abzug, ja, genau. Richtig. Wo dann Schnitzel Mutsu diesen Kampf praktisch im Endeffekt nur noch gewinnen konnte, dadurch, dass er Hong Kong finished. So. Aber ja. Und dann hast du gleich zu Beginn dieser Main Card 2 so blöde Situationen. Aber richtig geil. Ho hat doch am Anfang, oder Ho Kang, übelsten Player Roundhouse-Kick gemacht. Hast du den gesehen? Nee. Hast du den noch im Kopf? Da war ich noch, da habe ich noch geguckt, wie ich jetzt gucke. Mhm. Da war ich noch überrascht. Ach ja, was ist ja, ich habe ja die Prelims auch nebenbei live gesehen. Und dann auf einmal ging's Bild aus, oder wie? Dann kam halt hier diese Grafik, dass der Stream jetzt beendet ist und thanks for watching. Und dann habe ich gedacht, das ist ja völlig bescheuert, dass du, wenn du your Fight Pass guckst, dann auch nochmal den Stream switchen musst zwischendrin. Okay. Also ich bin davon ausgegangen, das läuft einfach weiter. Und bin dann halt nochmal auf UFC TV gegangen und habe das angeklickt. Und dann dachte ich, heißt 8,99, sind die bescheuert? Ja, dann locke ich mich nochmal ein. Da steht ja immer noch da. Und dann habe ich mir mein iPad zur Hand genommen und habe ich mir gedacht, okay, das ist es. Und dann habe ich halt die $7 bezahlt. Aber es hat natürlich alles ein bisschen gedauert. Was ich noch kurz sagen wollte, Dana White hatte dann getwittert, dass er überhaupt nicht nachvollziehen kann, warum man diese Prelims und Maincard trennt voneinander. Aber ich glaube, dass das genau der Grund ist, damit man halt dann das Ganze als Bezahlmodell aufrecht halten kann, weil ja die Prelims umsonst sind und die Maincard in manchen Ländern bezahlt werden muss. Deswegen müssen sie, glaube ich, die Streams trennen. Mhm. Ja, okay, macht Sinn. Anders wird es für mich nämlich auch keinen Sinn machen. Warum soll man hier die Prelims von der Maincard trennen? Das ist völlig bescheuert. Ja, aber nur noch mal kurz zu dieser Maincard. Die beginnt mit dieser komischen Entscheidung, dass Shimizu... Aber dieser Ho, muss man sagen, war super. Ho Kang. Ja, Ho Kang. Ja, wirklich, den fand ich super. Ja, das freut mich. Die beginnt mit der Geschichte, dass Shimizu diese komischen 2 Punkte abgezogen bekommt. Das war völlig übertrieben. Dann gibt es dieses Ding mit Dutra, der disqualifiziert wird. Danach gibt es den Kampf Kawajiri gegen Soriano, wo einer halt wirklich zwischendrin einfach mal seinen Job völlig vergisst. Damit ist der Ringrichter gemeint. Also das ist natürlich schon ein Holzbringer. Merkst du, warum ich diesen Event ein bisschen zwiespältig sehe? Schon, aber gibt's halt auch dann, es ist amüsant einfach. Mhm. Wir können ihn ja einfach den Diego Bandao-Event nennen, weil irgendwie ein Hauch Diego Bandao war drin. Gut, dann kommen wir mal zu den Prelims und da machen wir es mal andersrum, da fange ich mal hinten an, weil die Entwicklung bei mir ganz interessant war, vielleicht war es bei dir ähnlich. Also Russell Doane gegen Leandro Issa, den fand ich völlig gut, den Kampf. Nichts jetzt Außergewöhnliches. Ich fand Doane, fand ich wirklich ein bisschen beeindruckend, dass er diese Submission da gesetzt hat. Er hat auch selber gesagt, er hätte niemals geglaubt, dass er diesen Kampf via Submission beenden kann, weil Issa natürlich Jiu-Jitsu-mäßig ihm einiges voraus ist. Also da war das ist richtig schön. Jetzt, wo ich seit 3 Events sogar komplett die Prelims gucke, stellen sie uns die Sendung ab. Welche Sendung denn jetzt? Die Main-Events-Card. Bleib doch mal ruhig, Junge. Du bist ja völlig am Verzweifeln. Ich bin nicht am Verzweifeln. Ich werde jedes Event weitergucken. Es ist doch wohl wirklich nicht so, dass wir nicht 7 Euro für den Chris zusammenbringen. Dann das kostet ab jetzt jeder Podcast 7 Euro, damit der Chris sich das angucken kann. Das sagst du zu mir, dass ich knauserig bin wegen ein paar 7 Euro. Dann fragt man ganz anderen, der sich noch nie im App Store eine kostenpflichtige 25 Cent App gekauft hat. Welche denn? Vodcho. Ach so, ich dachte, du meinst mich. Ich bin ja, ich kaufe ja alles immer, was neu rauskommt auf dem App Store. Kaufe ich alles. Hm. Ach, daher bist du auf die Weight Watcher App gekommen. Ach, durch Zufall, ich war jetzt bei W. Ich fange jetzt ab nächsten Montag fange ich wieder hinten an, vorne an. Also, wie gesagt, brauchen wir nicht drüber reden, weil der. Ist jetzt ein Wein aus der Pulle, ja? Nee, ich trinke Wasser. Aber ich kann doch mal an den Wein reinriechen. Oh, jetzt trinke ich nochmal. Okay, er geht ein bisschen. Ich mag diese scheiß Weinsprache nicht, aber ich. Gib doch mal ein bisschen Mineralwasser rein. Nee, bist du bescheuert, du. Mineralwasser. aber der hat diese. Also auf jeden Fall ist er pelzig, ist er jetzt gar nicht mehr. Er geht auch besser ab, sagt man, glaube ich. Hat einen besseren Abgang. Ja. Das klingt wahnsinnig bescheuert. Wenn man er so hat einen besseren Abgang, bedeutet ja nur, dass manche Weine, die stressen ja, wenn du die trinkst. Entweder bitzeln die oder sind pelzig oder so. Wobei, wenn ich jetzt den zweiten Schluck nehme, also wenn du noch Restwein auf der Zunge hast und nimmst dann einen zweiten Schluck, dann hast du es wieder leicht pelzig. Mhm. Aber er ist jetzt besser. Na? Naja, das hat ihm auf jeden Fall gut getan, hier ein bisschen zu stehen. Also ich habe diesen Fight gesehen, Issa gegen Dwayne, aber ich kann mich überhaupt nicht mehr erinnern. Der heißt nicht Dwayne, sondern Dawn. Naja, von mir ist auch das. Ja, wie gesagt, ich kann mich deswegen daran erinnern, weil ich überrascht war, dass er diese Submission setzen konnte und dann auch finishen konnte, weil Issa davor auch ein bisschen besser rüberkam. Dustin Kimura besiegt John De Los Reyes via Submission Armbar. Das fand ich sehr beeindruckend. Das ja, war ich enttäuscht, dass er den nicht per Kimura gewonnen hat. Das hast du, glaube ich, schon mal gesagt bei Dustin Kimura. Aber ich fand ihn richtig gut. Ich fand Kimura richtig gut und auch hier fehlt halt dann einfach so dieses Richtungsweisende, wie es jetzt weitergeht. Ist halt so ein nichtssagender Kampf. Ja? Den hätte er jetzt auch verlieren können und es wäre mir auch scheißegal gewesen irgendwie so. Also, wenn du noch was dazu sagen willst. Dann kommen wir jetzt zum Kampf, auf den habe ich mich gefreut. Ja. Mayabek Taisumov gegen Tai Huynh-Bang. Es war aber dann eine Katastrophenperformance, fand ich, von Taisumov. Die erste Runde, das haben wir ja ein bisschen zusammen, ne? Ja, genau, ja. Die erste Runde habe ich mir gedacht, der Taisumov, Bombe. Dagestanian like everyone. Oder ist der kein Dagestani? Nee, der ist Tscheche. Ach, der ist Tscheche, guck mal an. Ja. Auf jeden Fall Maschine. Erste Runde war geil. Da habe ich noch gedacht in der ersten Runde, okay, er gruft sich gerade ein. Ach so, okay. Ja, weil sehr gut. Die Vorschusslorbeeren bei ihm sind wirklich immens. Also, ich meine, dass die Trainer immer einen kleinen Dachschaden haben, ist ja bekannt. Aber bei ihm hat man sogar gesagt, er ist der nächste GSP. Er ist sogar, sehe ich gerade, er kommt nur aus der Tschechei, ist sogar Österreicher. Also ist ein deutschsprachiger Fighter. Und dementsprechend war natürlich das Interesse hier in Europa besonders groß. Aber was in Runde 2 und 3 abging, das war von der Performance her, also ich habe die ganze Zeit gedacht, hoffentlich hat er sich nur verletzt. Hoffentlich kämpft er nicht immer so. Das war leider nichts. Ich habe mich so gefreut auf diesen Kampf, weil ich dachte, das gibt einen schönen Brawl hier. Der Bang war aber auch eine Katastrophe. Was? Der Bang... Ja, deswegen dachte ich, der kriegt ja mal ordentlich einen auf die Fresse, aber nix war's. Das war ja wirklich, also nee. Da können wir eigentlich gleich weitermachen mit Royston V gegen Dave Galera. Dave Galera, die wandelnde Gracie Slitfaßsäule. Ja, aber ich dachte mir, Galera, der Typ, der wird das Ding hier schaukeln. Der V, den haben sie halt auf die Karte gesetzt, weil er halt aus Singapur kommt. Der kriegt jetzt mal ordentlich die Hucke voll. Und auch hier, enttäuschender Fight. Wie hat nicht enttäuscht, aber der Kampf an sich hat enttäuscht, weil Galera überhaupt nichts gezeigt hat, überhaupt nichts gezeigt hat, wirklich gar nichts. Und Wie relativ leichtes Spiel hatte aus meiner Sicht und zu Recht das Ding gewonnen hat. Und ich sehe gerade, der hat, glaube ich, einen Punkt Abzug gekriegt, Galera. Deswegen war es 30-26. Ja, da warst du ja völlig, bist ja jetzt noch sprachlos. Habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Ach so, okay, jetzt wusste ich nicht. Ich habe dazu noch dieses, den nächsten habe ich auch nicht gesehen. Ja, Kikuno, das ist, also, er hat noch einen Bruder, der heißt Kikdue. Kikuno, gegen Quinn Mulhern. Und da habe ich so gedacht, Quinn Mulhern mit diesem Größenvorteil und so, der war deutlich größer als Kikuno. Doch, das habe ich ja doch gesehen. Da habe ich dir dann noch geschrieben, ey, guck doch mal, die sind in derselben Division. Ja. Kannst du dich noch erinnern? Ja. Kannst du dich noch erinnern? Kann ich. Kannst du dich noch erinnern? Nein. Hm. Auf jeden Fall habe ich mir da deutlich mehr auf von Quinn Mulhern. Aber der hat da offensichtlich schon begonnen, mit seinem Retirement loszulegen. Denn kurz danach hat er bekannt gegeben, das war's, ich werde nicht mehr kämpfen. Ja. Und warum? Hat's eingesehen, glaube ich. Also, das war mit für mich die schönste Meldung von der 34. Fight Night, dass der Hampelmann da nicht mehr antritt. Ich habe ja noch mit Ding getwittert. Mit Ding habe ich noch getwittert, Chris. Hm? Ja, mit Ding. Ja. Heißt er denn? Hab ich da Haftbefehl? Nee, der war es diesmal nicht. Mhm. Es gibt's doch gar nicht, dass ich nicht auf den Namen komme. Na, Dana White. Nein. John Cena. Nein. Joe Rogan. Warte mal, ich gucke gerade hier meiner Timeline nach. Kevin Prince Boateng. Ich verwirre mich mal bitte nicht so schnell. Das gibt's doch gar nicht. Wo sind denn hier die Tweets hin? Wie hieß denn der nochmal? Ach, jetzt weiß ich es wieder. Luke Barnett, den habe ich geschrieben. Hey, das wäre doch ein Kampf für dich. Und dann hat der zurückgeschrieben, der Typ müsste aber noch ein bisschen Gewicht zulegen. Da habe ich geschrieben und ein paar Skills. Ja, Menschen. Super. Hat er gelacht. So ein Smiley hat er geschrieben. Das klingt Kotzreiz. Also das ist die Befürchtung bei diesen ganzen lokalen Fight Nights, nenne ich sie jetzt einfach mal. Dass du sowas häufiger zu sehen bekommst. Mhm. Und jetzt, warum ich von hinten angefangen habe, ist auch ganz einfach. Die ersten zwei Kämpfe, da habe ich noch gedacht, guck mal, das nimmt so einen Brasilien-Weg. Mhm. Und dann gab es diese drei Decisions hintereinander. Mhm. Und da war ich so demotiviert, dieses Event weiterzugucken. Mhm. Das war wirklich eine Katastrophe. Also da habe ich wirklich überhaupt keinen Bock mehr gehabt auf die Geschichte. Ja, dann war der Holloway-Kicker nochmal. Das wusste ich ja. Darauf habe ich ja gehofft. Ich wusste, dass Holloway Gas geben wird, dass da auf jeden Fall abgeht. Und Chope, den hat man jetzt auch so ein bisschen versucht zu hypen, glaube ich. Gibt es eigentlich auch bei den Prelims, also das Chope gegen Holloway-Ding, ist das auch so eine Art Prelim-Main-Event? Ist das auch ein gewisser Status, den man erreicht? Ist es. Wie das natürlich bei den Fight Pass-Nummern jetzt ist, ist die Frage, weil eigentlich Prelims machen, das macht für mich keinen Sinn. Also das Prelim zu nennen. Prelims macht für mich dann Sinn, wenn die Prelims zum Beispiel im Free-TV laufen und die Pay-Per-View-Geschichte dann nochmal da separiert ist oder Prelims auf Fox Sports 2 und die Main-Card auf Fox Sports 1 oder sowas. Aber hier bei der Fight Pass-Geschichte, da gibt es für mich halt eine Card eigentlich, so gefühlt. Aber ja, in der Tat, halt alles eine Online-Show ist, ne? Ja, in der Tat ist es aber so. Bis auf die Freunde in Asien wahrscheinlich, ne? Da wird wahrscheinlich die vier Main-Card-Fights werden im Fernsehen gelaufen sein, oder? Bei Singapore TV. Weiß ich gar nicht. Da hätte man im Vorfeld mal gucken müssen. Da steht das nämlich immer unten drunter, wie man die Fights gucken konnte oder kann. Normal ist es halt so. Also, wenn du bei so einem Pay-Per-View die Premium-Card-Main-Event ist, das ist dann ein Kampf, der dann auch nochmal gefeatured wird, merkst du dann auch daran, dass die das komplette, die kompletten Walk-ins mitkriegen und so. Mhm. Sonst gehen die ja immer dann in die Pause bei Fox Sports One, aber beim Prelim Main Event wird da alles aufgefahren, was geht. Und wie gesagt, auf Max Holloway habe ich gehofft und er hat mich nicht im Stich gelassen und hat Lil Chope gefinished. Ja, aber wie? Wunderbar. Ja, so wie ich es mir erhofft habe. Ja, super. Super geil. So haben sie in der Maincard nochmal gezeigt. Stimmt. Unterm Strich muss man klipp und klar sagen. Unterm Strich zähle ich. Ja, schön, Chris. Schön. Unterm Strich muss man ganz, ganz klar sagen, dass dieses Event, wenn du es verpasst hast, scheiß drauf, brauchst du nicht nachholen. Ja. Wobei, alleine aus komödiantischen Gründen ist die Maincard schon der Wahnsinn. Ja, klar. Aber das reicht, wenn es dir jemand erzählt. Das ist wie mit Diego Bandao. Aber Seppelin gegen... Ich hätte es gern gehört. Stimmt. Obwohl, man hätte ihn nicht verstanden. Seppelin gegen Lin. Ach ja, der ist das. Nein, nein, das ist nicht der. Denn Diego Bandao ist schon, kannst du schon... Ja, er hat schon so einen leichten Akzent. Ist das nicht der mit der hohen Stimme? Nee, der kämpft in Albuquerque bei Jackson Swinklejohn. Und der kam aus Brasilien mit nichts dahin. Und den haben sie da hochgepäppelt. Und der gilt eigentlich auch als aussichtsreiches Talent. Aber mit solchen Aktionen, naja, brauchen wir jetzt nicht nochmal ausführen. Mhm. Nee, aber Seferdin gegen Lim ist mit Sicherheit ein Kampf, den man sich mal geben kann. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass das jetzt wieder Fight of the Year wird oder so ein Scheiß. Und den Rest, den kann man getrost vergessen. Das ist meine Meinung. Also, das ist wirklich kein Aushängeschild dafür gewesen, sich jetzt hier so ein Fight Pass zu holen. Übrigens habe ich gehört, dass die Library längst nicht so in die Tiefe gehen soll, wie sie das dir Glauben schenken, wenn du die Trailer siehst. Also da okay, in den Trailern sieht man ja immer hier alle, den ganzen Shit von, was war das, Pride, WEC, Affliction, UFC und noch was. Und das ist jetzt nicht mehr der Fall, oder was? Naja, sind wahrscheinlich schon alle Ligen vertreten, die da beworben werden, aber es ist halt nicht alles. Lange nicht alles. Mhm. Überhaupt nicht alles. Und es gibt eine geile Unterkategorie. Und zwar gibt's das, die nennt sich Collections. Da dürfen so UFC-Fighter, ehemalige, sehr bekannte, zum Beispiel, keine Ahnung, Matt Hughes hat zum Beispiel die geilsten Heavyweight-Fights oder so ausgesucht und dann so eine Playlist praktisch zusammengestellt. Und Jack Liddell durfte da auch eine Collection bestücken. Ja. Und er hat das aber nicht ganz kapiert. Wollte ich gerade sagen, der weiß doch gar nicht, wie so ein Computerknüppel geht. Weiß er wirklich nicht. Es ging, glaube ich, darum, die überraschendsten Kämpfe oder so, sollte er zusammenstellen und hat nur Kämpfe von sich ausgesucht. Mhm. Er hat wahrscheinlich gedacht, er soll von sich das alles raussuchen oder so. Das war eine ganz lustige Geschichte. Aber was ich ein bisschen scheiße finde, ist natürlich, dass die Library längst nicht so tief ist, weil das ist für mich ein ganz großes Verkaufsargument eigentlich. Mhm. Weil diese komischen Cards da, das kann ja nicht ihr Ernst sein. Boah, Chris, ich habe gerade auf Facebook den hässlichsten Menschen der Welt gefunden. Na? Kann ich dir jetzt leider nur bei Skype schicken. Mhm. Schicke ich dir mal bei Skype kurz. Ja, ist er aus dem Krankenhaus raus, oder was? Das will ich noch in der Sendung haben, die Reaktion. Ist er aus dem Krankenhaus raus, ne? Hast du es schon gesehen? Aber auch schön, dass dort ein Bild von Paul Bearer ist. Ist da ein Bild von Paul Bearer? Und, ach ja, hier. Haben eine gewisse Ähnlichkeit, ne? Ja, ich dachte eher an die olympischen Ringe da oben. Da fehlt aber einer. Das stimmt. Welcher Kontinent ist denn das, der in der Mitte? Mitteldeutschland? Weiß ich nicht. Gut, bringen wir das jetzt zu Ende, Chris. Hier sehe ich jetzt gerade noch bei New York Post. Hast du denn eigentlich schon den Wood-Teddy gechoppt? Kim Kardashian Foto, das meine Aufmerksamkeit erregt. Naja. Aber die hat einen ganz schön dicken Hintern. Nein, das hat so keinen Sinn. Ja, genau, darüber können wir auch noch Werbung machen. Unser geliebter Philipp Jordan hat es nicht leicht im Leben. Sein Laptop ist ihm kaputt gegangen. Und was macht man da, wenn das Laptop kaputt gegangen ist? Man verkauft einfach sein Hab und Gut. Beim Philipp ist es relativ einfach. Er ist Künstler, er kann es einfach wieder neu bauen, weil das meiste, was er zu Hause stehen hat und hängen hat, hat er selbst gemalt und geschnitzt und alles Mögliche. Selbst die Kinder sind von ihm. Und jetzt verkauft er seinen geliebten Holz-Teddybär. 1,60 Meter groß. Geliebten Holz-Teddybär. Ja, der früher mal im Sonderangebot für 10.000 Euro zu bekommen war. Den kann man sich jetzt für 3.900 Euro kaufen. Also solltet ihr ganz fies sein, dann könnt ihr einfach für 3.900 Euro diesen Teddy kaufen und zum Chris sagen oder dem Chris eine Nachricht schreiben, das hätten auch deine UFC-Pay-Per-Views sein können. Warum followe ich eigentlich den Pascal Kraus? Ich glaube, dass der dich mal angeschrieben hat, ob du nicht mal ihn followen könntest. Was er schon für ein Bild da hat, dieses arrogante Stück Scheiße. Den magst du nicht, wa? Nee. Passi. Gibt schlimmere. Nee. Wenn du sagst. Dann trinke ich jetzt nochmal einen Schluck vom Wein. Aber ist der Philipp schon wieder im Kino? Schon wieder, ja? Ja, im Wolf of Wall Street. Das geht doch gar nicht. Ja, diesen Wein trinke ich heute noch nach. Ich sage tschüss, Chris. Tschüss, Ricky. Und ich wollte noch sagen, dieses Wochenende kein UFC-Event. Mhm. Dafür nächsten Mittwoch. Nächste Sendung gibt's am Dienstag. Jetzt reicht's. Tschüss. Tschüss. Willst du noch jemanden grüßen? Mhm. Du? Warte mal. Nee. Tschüss.